Sie hören Barbaren, Druiden, Rebellen. Die Kelten. Von Vercingetorix bis Artus. Gelesen von Clemens Benke. Thailand. Gott, Könige und Skandale. König Rama X. Gilt für viele Thailänder als ein lebender Gott. Wie seine einst allmächtigen Vorfahren umgibt er sich mit vielen schönen Frauen und genießt seinen Reichtum, auch in seiner Wahlheimat Bayern. Von Dirk Müller. Als Kronprinz ernannte er 2007 seinen Pudel Fufu zum General der Luftwaffe und machte ihn so auch zum Kommandeur seiner Lieblingsfrau. Und das, obgleich diese eine Ausbildung zur Kampfjet-Pilotin absolviert hatte und für das Amt besser qualifiziert war. Maha Vajiralongkorn, Rama X., ist ein Glücksfall für die Wissenschaft, denn seine Eskapaden bieten Historikern die seltene Chance, längst überwunden geglaubten fernöstlichen Despotismus am lebenden Beispiel erläutern zu können. Zu diesem Segen gesellt sich für deutsche Forscher der noch erfreulichere Umstand, dass der 68-jährige Monarch weitaus mehr Zeit in Garmisch-Partenkirchener Grand Hotel Sonnenbichl verbringt, als auf seinem Bangkoker Thron. Woher die Liebe des seit 2016 regierenden Königs zu Bayern rührt, weiß niemand, denn Interviews gibt er weder seinen Untertanen noch anderen Neugierigen. So bleiben die Massenmedien auf das angewiesen, was gemunkelt oder von ihm persönlich zur Schau gestellt wird. Während man ihn in seiner Heimat in operettenhaft anmutenden Militäruniformen oder traditionellen Gewändern zu Gesicht bekommt, lebt Rama X. In Bayern eher das Leben eines Rockstars. Wobei seit kurzem die von der Boulevardpresse kolportierten Home-Stories eine neue Qualität erreicht haben, denn sie erinnern mehr an Diktatoren wie Idi Amin oder Jean Bedel Bokassa als an die Rolling Stones. So soll der Exzentriker in Garmisch mit 20 seiner Lieblingsfrauen residieren, ungeniert gegen die lokalen Corona-Richtlinien verstoßen sowie ungehorsame Diener auspeitschen lassen. Unabhängig davon, was der Wahrheit entspricht, verbietet sich jedoch ein Vergleich mit Kaiser Bokassa, Kim Jong-un und anderen größenwahnsinnigen Staatsführern. Der Grund? Der dynastische Ordnungsname Rama X. Leitet sich vom hinduistischen Gott Rama ab, der eine Inkarnation des Gottes Vishnu ist. Der Gottkönig kann sich somit auf uralte Rechte berufen, die in seinem Reich sowie im Rest der Welt nur in Vergessenheit geraten sind, weil seine 5 direkten Vorgänger keinen Gebrauch davon gemacht haben. Das Staunen über die Machtfülle siamesischer Könige ist keinesfalls neu. Schon die ersten europäischen Besucher, die sich im Gefolge der portugiesischen Entdeckung und Eroberung großer Teile Südostasiens bis nach Siam wagten, berichteten Wundersames über die dortigen Herrscher. In diesem lange verschlossenen Reich waren bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts nominell alle Untertanen Sklaven eines Königs und weiße Elefanten wurden als Fürsten verehrt. So hatte der französische Diplomat Simon de la Lubert in seinem 1693 erschienenen Reisebericht über die Unterwürfigkeit der Siamesen geradezu erschreckende Beobachtungen festgehalten. Der Respekt, den sie ihrem König entgegenbringen, geht über den eines menschlichen Wesens hinaus und würde einem Gott genügen. In der Verehrung ihres Königs zeigen sie ihre Blindheit. Sie sprechen zu ihrem König nur auf ihren Knien liegend, mit den Händen über ihren Köpfen zusammengefaltet. So liegen sie mit dem Gesicht auf dem Erdboden und wagen es nicht, ihn anzusehen. Diese für Europäer völlig unverständliche Form der Verehrung war selbst dem ansonsten royalen Glanz nicht abgeneigten französischen König Ludwig XIV. Zu viel. Als er am 27. November 1684 im damals gerade fertiggestellten Spiegelsaal von Versailles eine Delegation siamesischer Diplomaten empfing, machten ihn deren Unterwerfungsgesten verlegen, wie ihr Dolmetscher Benigne Vaché berichtete. Ohne weitere Umschweife forderte ich die Siamesen auf, sich mit ihren Gesichtern auf den Boden zu begeben und ihre Hände aneinander zu legen, und zwar in derselben Weise, wie ich es sie vor dem König Siams tun sah. Sodann begann ich eine kurze Ansprache, die ich einstudiert hatte, Doch der König war nicht erbaut, die Siamesen in dieser Haltung vor sich zu sehen, und befahl mir, sie aufstehen zu lassen. Wie verwundert die weitgereisten Gäste angesichts so viel sonnenköniglicher Nonchalance gewesen sein mussten, lässt sich aus dem Vergleich der ihnen vertrauten Gepflogenheiten erahnen. Über die strengen Sitten am Hofe von Ayutthaya wusste der schottische Seefahrer Alexander Hamilton 1719 zu berichten. Jeder, der ohne Erlaubnis fehlt, wird mit gesplittetem Rattan gepeitscht, welches ziemlich tief ins Fleisch schneidet und auffällige Male hinterlässt. Je größer diese Narben sind, umso größer ist die Ehre, sie erhalten zu haben. Auch die schönsten Damen sind von dieser Art von Züchtigung nicht ausgenommen, denn sie erhalten sie bereits für die kleinsten Verfehlungen. Und weiter schreibt er: Ich habe einige der schönsten und vornehmsten jungen Damen mit Narben auf ihrem Rücken gesehen, die, obgleich sie ihre Brüste, Hälse und Bäuche mit Tüchern bedeckt trugen, ihre Rücken freiließen, um die Ehre von so viel erfahrener Aufmerksamkeit seitens des Königs auf Erden zu offenbaren. Hamilton war der erste Europäer, der von ausgepeitschten Haremsdamen erzählte, was aber nichts über den Wahrheitsgehalt seiner Beobachtungen aussagt. Im 17. und 18. Jahrhundert boomte der Buchmarkt, sodass auf den Verfassern von Reiseberichten ein enormer Erwartungsdruck lastete. Jeder schreibende Weltreisende sah sich spätestens seit Mitte des 17. Jahrhunderts gezwungen, seine Erlebnisse so kurios und wundersam wie eben möglich zu schildern. Es versteht sich beinahe von selbst, dass Autoren mit viel Fantasie und einer gehörigen Portion Geltungssucht nicht nur gern gelesen wurden, sondern auch eine Spirale immer absurderer und bizarrerer Reiseberichte in Gang setzten. Das führte dazu, dass rund 150 Jahre nach Hamilton die Englischlehrerin Anna Leon Owens ihr 1873 erschienenes Buch »The Romance of the Harem« mit folgenden Worten einleiten musste: Die Wahrheit ist oft merkwürdiger als jede Fiktion. Ich erachte es daher für nötig zu versichern, dass meine Schilderungen auf den folgenden Seiten, so merkwürdig sie westlichen Lesern auch erscheinen mögen, wahr sind. Leon Owens, die 5 Jahre als Prinzenerzieherin am Hofe König Montcuts tätig war, avancierte mit ihrem Erstlingswerk »The English Governess at the Siamese Court« 1870 zur Bestseller-Autorin. Posthumen Weltruhm erlangte die Gouvernante aber vor allem durch die später mit 5 Oscars prämierte Verfilmung ihrer Erinnerungen unter dem Titel »Der König und ich«. Der Streifen mit Yul Brynner als König Montcut und Deborah Kerr als Anna kam 1956 in die Kinos. Dessen Vorführung ist bis heute in Thailand verboten, da eine Szene Montcut als ungeschickten Tänzer zeigt, was in Thailand den Tatbestand der Majestätsbeleidigung erfüllt. Bis zur Thronbesteigung Maha Vajiralongkorns war Jula Longkorn Rama V. der letzte siamesische König, der einen Harem hielt. Wie bescheiden die im Hotel Sonnenbichl residierende Damengesellschaft im Vergleich zu der urgroßväterlichen ausfällt, wird erst dann deutlich, wenn man den Tagebucheintrag des preußischen Diplomaten Fritz zu Eulenburg von 1861 liest. Der König hat von etwa 400 Frauen, deren 46 die am Leben sind, und doch lebt er nur erst seit dem Jahre 1852, wo er König geworden ist, im Ehestande, denn früher war er Priester und zu ehelosem Leben verpflichtet. Seine vornehmste Frau ist vor 2 Monaten gestorben, ihre Leiche ist noch nicht verbrannt, sondern wird noch im königlichen Schlosse aufbewahrt. Der König soll sie sehr geehrt haben und über ihren Tod aufrichtig betrübt sein. Jetzt sind ihm nur noch 7 Lieblingsweiber und etwa 393 andere Frauen übrig geblieben. Am europäischen Interesse für fernöstliche Damen hat sich bis heute nicht viel geändert. Zuletzt geriet die 34-jährige Chirivanavari Nariratana, die jüngste Tochter Vajiralongkorns, in den Fokus der Modepresse. Während die Prinzessin in Europa als Designerin bekannt ist, kennt man sie in ihrer Heimat vor allem als aktive Dressurreiterin. Wie gefährlich das Unwissen über ihre Tätigkeit in der Modebranche für die Untertanen werden kann, zeigte sich 2018, als eine Bangkoker Bloggerin sich abfällig über ein Kleid äußerte, ohne zu ahnen, dass es aus dem Atelier der Prinzessin stammte. Obgleich die Journalistin einer Haftstrafe wegen Majestätsbeleidigung nur knapp entging, ist seit langem bekannt, dass siamesische Prinzessinnen weder Kritik noch Widerworte dulden. Laut den Aufzeichnungen des französischen Gesandten Alexandre de Chaumont mussten bereits 1685 die Damen in den Gemächern der königlichen Prinzessin für Geschwätzigkeit teuer bezahlen. Es haben einmal einige Hofdamen hochschändliche Reden vernehmen lassen. Denen hat sie das Maul zunähen lassen. Solche Grausamkeiten sind über Shirivanavari Nariratana nicht im Umlauf, doch berichtet die englische und französische Regenbogenpresse im spöttischen Tönen über ihre Liebe zu Hunden, die sie mit ihrem Vater teilt. Denn als der Luftwaffengeneral Fufu 2015 verstarb und in einem Münchner Tierkrematorium eingeäschert wurde, war auch sie unter den Trauergästen. Auf die Verbrennung folgte eine mehrtägige religiöse Zeremonie, die jedoch verglichen mit einer 1596 abgehaltenen Elefantenbestattung geradezu bescheiden ausfiel. Damals dauerten die Feierlichkeiten 8 Tage und Nächte. Sie endeten damit, dass der seinerzeitige König Naresuan den beiden Dienern seines Lieblingselefanten erlaubte, ihm in die Flammen zu folgen. Den Wahrheitsgehalt aktueller und historischer Berichte über fernöstliche Monarchen zu beurteilen, ist schwierig. Was den derzeitigen König angeht, so ist zu bemerken, dass die tatsächlichen oder ihm angedichteten Kapriolen seinen Untertanen nicht verborgen geblieben sind. Seit einigen Monaten protestieren junge Leute auf den Straßen Bangkoks. Sie fordern eine Reform der Monarchie. Auch wird der Ruf laut, dass die Bundesregierung den royalen Dauergast zur Persona non grata erklären soll, damit er sein Zepter wieder in der thailändischen Heimat schwingen kann. Krieger und Künstler, die Kelten. Prolog. Schlacht um Alesia 52 vor Christus. Die keltische Katastrophe. Seit 6 Jahren ist Cäsar auf Eroberungszug durch Gallien. Die Kelten scheinen verloren, da stellt sich ein Mann Rom entgegen. Vercingetorix. Er vereint die gallischen Stämme und der Kampf der Kulturen eskaliert. Von Martin Pfaffenzeller. Als er begriffen hat, dass alles verloren ist, steigt der Keltenfürst Vercingetorix auf sein Pferd. Er reitet aus der belagerten Stadt Alesia, die zwischen dem heutigen Paris und Genf liegt. Auf beiden Seiten des Weges sieht Vercingetorix Leichen, erstochen und von Pfeilen durchbohrt. Vor ihm erhebt sich der Palisadenwall, mit dem die Belagerer die Stadt abgeriegelt haben. Vercingetorix reitet allein ins feindliche Lager, direkt vor den Kommandostand des römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar. Er steigt vom Pferd, nimmt den Brustpanzer ab und wirft sein Schwert auf den Boden. Dann kniet er sich hin und faltet die Hände. Was als nächstes passiert, ist in der Geschichtsschreibung umstritten. Plutarch und Cassiodio berichten, dass der Kelte schweigend auf Gnade hofft. Laut Florus sagt Vercingetorix zu Cäsar: »Du, tapferster Mann, hast einen tapferen Mann besiegt.« Mit Vercingetorix' Kapitulation endet im Jahr 52 vor Christus die keltische Herrschaft in Gallien. Mindestens 6 Jahrhunderte lebten die Kelten als freies Volk zwischen Atlantik und Rhein. Nun aber unterwerfen sie sich dem Römischen Reich. Wie konnte es dazu kommen? Als 58 vor Christus der Gallische Krieg beginnt, hat die Römische Republik bereits einige Gebiete erobert, in denen Kelten gelebt haben. Das heutige Norditalien, Spanien und Portugal sowie die französische Mittelmeerküste und ihr Hinterland. Den Großteil Galliens aber beherrschen mehrere Dutzend keltische Stämme. Jeder der Verbände hat zwischen 50.000 und 200.000 Mitglieder. An der Spitze steht meist eine Gruppe Adeliger. Einmal im Jahr treffen sich ihre Vertreter, um Bündnisse zu schließen oder Streitfragen zu klären. Eine zentrale Autorität, die die Kelten gegen auswärtige Feinde eint, existiert aber nicht. Manche Stammesführer verbünden sich sogar mit der Römischen Republik, weil sie sich Schutz, das Bürgerrecht, Wein und feine Stoffe erhoffen. Dafür versorgen sie die Römer mit Getreide und stellen Reitertruppen. Caesar, damals Verwalter der römischen Provinz in Südgallien, zieht vermutlich vor allem aus innenpolitischen Erwägungen in den Krieg. Mit militärischen Erfolgen will er sein Ansehen in Rom verbessern. Einen Kriegsgrund liefern ihm die Helvetier, die in der heutigen Schweiz siedeln. Der Keltenstamm fürchtet Vorstöße der Germanen über den Oberrhein und will daher nach Westen wandern, durch römisches Gebiet. Caesar sieht den Durchmarsch als Gefahr für Rom. Es ist ein Muster, das sich durch seine Schrift Der Gallische Krieg zieht. Weil angebliche Feinde römische Provinzen oder Roms keltische Bundesgenossen bedrohten, müsse er präventiv Kriege führen. Er greift den Zug der Helvetier an und seine Männer schlachten zehntausende Männer, Frauen und Kinder ab. Laut Caesars Memoiren kommen Gesandte keltischer Stämme, um ihm zu gratulieren. Bei der Gelegenheit bitten sie ihn, gegen den germanischen Fürsten Ariovist vorzugehen. Der habe den Rhein überschritten und wolle ganz Gallien unterwerfen. So hat Caesar gleich den nächsten Kriegsgrund. In den folgenden 3 Jahren schlagen die Römer im Elsass die Germanen, unterwerfen den keltischen Stamm der Belger und besiegen die Veneter an der Atlantikküste, immer unterstützt von keltischen Truppen. 55 vor Christus hat Caesar seine Macht über Gallien gefestigt. Zwischen Atlantik und Rhein sind alle Stämme unterworfen oder Bundesgenossen. Nun wagt der Feldherr sogar Militärexpeditionen nach Germanien und Britannien, Gebiete, die kaum ein Römer vor ihm betreten hat. Er möchte wohl die römische Öffentlichkeit beeindrucken. Währenddessen wächst in Gallien der Unmut. Die Kelten sind wütend darüber, dass die Römer ihnen hohe Tribute abpressen und viele ihrer Landsleute versklaven. Ihr Land ist de facto annektiert. Die Einwohner haben keine Rechte. Adlige und Druiden verschiedener Stämme treffen sich in den Wäldern und verschwören sich. Im Winter 53-52 vor Christus ermorden Kelten in der Vorgängerstadt des heutigen Orléans römische Händler. Der Aufstand beginnt. Vercingetorix' Stamm der Averner schließt sich der Revolte zunächst nicht an. Viele Adelige haben sich mit Caesars Herrschaft arrangiert und werfen Vercingetorix wegen seiner antirömischen Haltung aus der Hauptstadt Gergovia. Doch der Verbannte kehrt mit Gefolgsleuten zurück und reißt die Macht an sich. Seine Unterstützer rufen ihn zum König aus. Vercingetorix ist etwa 30 Jahre alt und groß gewachsen. Offenbar verfügt er über Charisma, denn auch die Rebellen anderer Stämme ordnen sich seinem Oberbefehl unter. Die Kelten wollen ihre Feinde aushungern, daher brennen sie im Umkreis der römischen Heerlager Dörfer ab und vernichten Korn. Die Stadt Avaricum, das heutige Bourges, aber lässt Vercingetorix stehen, weil sie durch Mauern, Wälder und Sümpfe geschützt ist. Caesar belagert die Stadt. Die Soldaten bauen Rammböcke, Belagerungstürme und Schleudermaschinen, graben Gänge und werfen Schanzen auf. Die Kelten kennen diese Techniken nicht. Nach 4 Wochen stürmen die Römer die Stadt, metzeln die Einwohner nieder und erbeuten genug Korn für ihren Feldzug gegen die Rebellen. Vercingetorix zieht sich in die Averner-Hauptstadt Gergovia zurück. Caesar folgt ihm und greift an. Doch die Kelten schlagen seine Legionen und töten unter anderem 46 Zenturionen, also Befehlshaber von jeweils 80 Mann. Caesar rechtfertigt sich in seinem Bericht damit, dass die Truppen losgestürmt seien und sein Signal zum Rückzug missachtet hätten. Nach dem Sieg bekennen sich auch die Häduer, zuvor Roms verlässlichste keltische Verbündete, zur Rebellion. Vercingetorix setzt dem römischen Heer nach und lässt seine Reiterei am Fluss Armançon angreifen. Doch stellen sich den Kelten germanische Reiter entgegen, die Caesar nach seiner Niederlage bei Gergovia angeheuert hat. Die keltische Kavallerie muss sich zurückziehen. Nun wählt Vercingetorix eine andere Strategie. Mit seiner laut Caesar 80.000 Mann starken Streitmacht verschanzt er sich in Alesia. Die Stadt liegt gut geschützt auf einem Hochplateau zwischen 2 Flüssen. Der Keltenfürst will die Legionen binden, während seine Verbündeten ein 2. Heer aufstellen und zur Stadt schicken. Der Plan ist, die Römer zwischen den Verteidigern Alesias und dem Entsatzheer zu zerreiben. Caesar aber erkennt die Bedrohung. Anstatt Alesia zu stürmen, schneidet er die Stadt von der Außenwelt ab. Seine 50.000 Legionäre plus Hilfstruppen bauen einen Verteidigungsring mit 2 Palisadenwällen. Der innere Wall richtet sich gegen Vercingetorix Heer in Alesia, der äußere Wall gegen ein mögliches Entsatzheer. An der Außenseite der Wälle heben die Legionäre 2 Reihen Gräben aus. Vor den Gräben rammen die Soldaten Äste mit feuergehärteten Spitzen in den Boden. Davor graben sie hunderte Fallgruben, platzieren an deren Böden angespitzte Stämme und verbergen sie mit Weidenruten. Als letztes verankern sie im Boden Eisenspitzen mit Widerhaken. Insgesamt sind die beiden Verteidigungsanlagen 36 Kilometer lang, eine unglaubliche Bauleistung. Vercingetorix Männer attackieren die Arbeiten immer wieder, doch die Römer lassen sich nicht aufhalten. Bald ist Alesia von der Außenwelt abgeschnitten und die Vorräte in der Stadt werden immer knapper. Vercingetorix schickt Frauen, Kinder und Alte weg, doch die Römer lassen die Zivilisten nicht durch ihren Ring. Laut Caesar ist die Not in der Stadt so groß, dass die Einwohner überlegen, ihre Toten zu verzehren. Nach etwas mehr als 4 Wochen trifft endlich das keltische Entsatzheer ein, angeblich 258.000 Krieger. Vercingetorix' Falle scheint zuzuschnappen. Mit lautem Kriegsgeschrei stürmen die Kelten von innen und von außen gegen die römischen Verteidigungsanlagen. Doch der Angriff der Truppen aus Alesia gerät in Stocken. Männer treten in Fallgruben und werden aufgespießt, bleiben an Gräben oder Zäunen hängen und werden leichte Ziele für die römischen Bogenschützen. Die Kämpfer aus dem Entsatzheer sind besser vorbereitet. Sie schleudern Geschosse, damit die Verteidiger in Deckung gehen. Dann füllen sie die Gräben mit Erde und Strauchwerk auf, hauen Hindernisse und Palisaden mit Sicheln klein. An einer Stelle stürmen die Kelten den Wall und dringen in den Ring ein. Doch die disziplinierten Legionäre treten ihnen entgegen und bilden einen Wall aus Schildern. Caesar selbst kämpft laut seinem Bericht in der Bresche, für jeden erkennbar an seinem roten Mantel. Einige Zeit wogt das Gefecht hin und her, dann aber fällt den Kelten unvermittelt die römische Reiterei in den Rücken, die Caesar zuvor aus dem Ring geschickt hat. Der Angriff bricht zusammen und das Entsatzheer flüchtet. Vercingetorix' Plan ist gescheitert. Angesichts der knappen Kornvorräte in Alesia bleibt ihm nur die Kapitulation. Caesar lässt den Keltenführer in Ketten legen und schickt ihn nach Rom. Die restlichen Kämpfer aus dem Rebellenheer versklavt er und schenkt sie seinen Soldaten. Im nächsten Jahr schlagen die Römer noch kleinere Aufstände nieder, doch seit der Niederlage von Alesia ist der keltische Widerstand weitgehend gebrochen. Vercingetorix lebt 6 Jahre in Gefangenschaft. 46 vor Christus wird er nach einem Triumphzug Caesars im Carcer Tullianus hingerichtet, vermutlich durch Erdrosseln. Später gliedert Caesars Adoptivsohn Augustus Gallien auch offiziell als Provinz in sein Reich ein. Die Einwohner übernehmen allmählich die römischen Bräuche und Sprache. Die keltische Kultur verschwindet. Kurioses. Von Mythen und Mundgeruch. Auch wenn von den Kelten selbst wenig überliefert ist, hinterlassen sie bis heute unerwartete Spuren in unserem Leben. Von Katharina Behmer. Es stinkt, Scheidung. Die Kelten als ungewaschene Barbaren mit rauen Sitten. Dieses Bild hält sich bis heute. Doch Körperhygiene hatte einen hohen Stellenwert. Darauf deuten archäologische Funde von Rasierklingen ebenso hin wie Beschreibungen der keltischen Seifenherstellung. Der Körperkult soll sogar so weit gegangen sein, dass Frauen ein Recht auf Scheidung hatten, wenn der Ehepartner durch Mundgeruch auffiel. Das passt zu der weit verbreiteten Vorstellung einer Gesellschaftsordnung, in der Frauen bei den Kelten eine relativ gleichgestellte Position hatten. Das mag zwar im Vergleich zu den extrem patriarchalischen Griechen und Römern gelten, doch auch die keltische Gesellschaft war kein Matriarchat. Frauen in Führungspositionen waren selten. Ach du lieber Himmel! Als furchtlose Krieger gelten die Kelten bis heute. Doch hatten sie wirklich vor gar nichts Angst? Die Asterix-Comics kennen die Antwort. Die Gallier, also Kelten im heutigen Frankreich, fürchteten nur, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Was wie ein Witz klingt, geht auf eine historische Überlieferung zurück. 335 vor Christus trafen keltische Gesandte Alexander den Großen. Der Feldherr empfing diese freundlich und fragte, was sie denn am meisten fürchteten. In der Meinung, sie meinten ihn, berichtete der antike Historiker Strabo. Doch sie antworteten, nichts außer, dass der Himmel ihnen auf den Kopf fiele. Diese Prahlerei zeugt von dem in der Antike gängigen Weltbild einer Himmelskuppel, die die flache Erde umspannt. Keltische Kicker? Galatasaray Istanbul ist für vieles bekannt. Als erfolgreichster türkischer Fußballverein gewannen die Gelb-Roten im Jahr 2000 das UEFA-Pokalfinale. 89 Jahre zuvor waren sie die erste türkische Mannschaft, die außerhalb des Landes ein Turnier bestritt, nur wenige Jahre nach Gründung des Clubs. Ist die Vereinsgeschichte noch länger? Der Name deutet darauf hin. Galatasaray bedeutet Palast von Galata, ein Hinweis auf den keltischen Stamm der Galater, der ab 278 vor Christus Kleinasien bewohnte. Doch Galatasaray ist nur indirekt nach den Kelten benannt. Der Clubname geht auf das Galatasaray-Gymnasium zurück, das am gleichnamigen Platz im Istanbuler Stadtteil Galata liegt und einige der ersten türkischen Fußballspieler stellte. Zu Hause im Zungenbrecher. Willkommen in Changwa, Poschkwengesch, Kongerachquer und Drobosch, Santesilia, Gogogoch. Kennen Sie nicht? Das ist eine Gemeinde im Norden von Wales. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tysilio-Kirche bei der Roten Höhle. Von Walisern kehlig gegurgelt klingt das ziemlich beeindruckend. Obwohl es sich bei Walisisch um eine keltische Sprache handelt, ist der lange Name keine uralte Wegbeschreibung, sondern ein Marketing-Gag aus dem 19. Jahrhundert. Um mehr Händler anzulocken, wurde der alte Ortsname Changwa Poschkwengesch, Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln, auf 58 Buchstaben verlängert. Schulden im nächsten Leben. Über den Glauben der Kelten ist nur wenig bekannt, da die Volksstämme keine eigenen schriftlichen Aufzeichnungen angefertigt haben. Durch Überlieferungen, etwa in Caesars Der Gallische Krieg, weiß man, dass sie tief religiös gewesen sein sollen, mit einem mächtigen Priesterstand, den Druiden. Deren Vorstellungen zeigten verblüffende Parallelen zu denen des griechischen Philosophen Pythagoras, wobei die Forscher diskutieren, wer nun wen beeinflusst hat. So glaubten Keltenpriester wie Pythagoras-Anhänger an die Reinkarnation, eine Besonderheit in Europa. Der Glaube an die Wiedergeburt hatte sogar finanzielle Folgen. Laut antiken Quellen war es den Kelten erlaubt, Schulden erst im nächsten Leben zurückzuzahlen. Das Bielefeld der Antike. Dass es ihre Heimatstadt wirklich gibt, müssen Menschen aus Bielefeld oft beteuern. Seit fast 30 Jahren kursiert eine Verschwörungstheorie, der zufolge die Stadt ausgedacht ist und gar nicht existiert. Das ist natürlich nur ein Witz, der durch das Internet Kultstatus erreicht hat. Ein digitales Phänomen? Weit gefehlt. Für die Gallier war die Niederlage in der Schlacht um Alesia so eine Schmach, dass sie die Existenz der Stadt kurzerhand leugneten, jedenfalls in den Asterix-Comics. Niemand weiß, wo Alesia ist. Tatsächlich galt die Stadt lange als verschollen und die Forscher stritten noch in den 1960er Jahren darüber, wo sie lag. Inzwischen wurden ihre Überreste aber in der französischen Region Burgund identifiziert. Erstes Kapitel: Frühe Blüte. Heuneburg, die erste Stadt in Deutschland. Die von den frühen Kelten gegründete Heuneburg steckt noch immer voller Geheimnisse. Doch mit jedem archäologischen Fund gelingt es, ein wenig mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Von Karin Feuerstein-Prasser. Rom, das große Rom, war nichts weiter als ein bedeutungsloses Dorf am Tiber, als die Kelten 1000 Kilometer entfernt um 650 vor Christus die erste Stadt nördlich der Alpen gründeten. Im heutigen Kreis Sigmaringen am Rand der Schwäbischen Alb erhob sich auf einem 60 Meter hohen Bergrücken über der Donau die Heuneburg. Ausgrabungen haben hier Erstaunliches zutage gefördert. Sie geben Einblicke in die uralte keltische Kultur, die sich ab 800 vor Christus zwischen Donau, Rhein und dem nördlichen Alpenraum entwickelte und deren Anfänge mangels schriftlicher Zeugnisse noch vielfach im Dunkeln liegen. Wer vor 2600 Jahren zur Heuneburg reiste, dem leuchtete schon von Weitem die monumentale 750 Meter lange schneeweiße Wehrmauer entgegen, die um 600 vor Christus errichtet worden war. Gerade sie gibt uns so manche Rätsel auf, denn sie bestand aus luftgetrockneten Lehmziegeln, einem Material, das man eigentlich nur aus dem Mittelmeerraum kennt. Doch die Heuneburger wussten sich im raueren Klima zu schützen. Um zu verhindern, dass kräftiger Regen ihre Befestigung in einen Schlammhaufen verwandelte, hatten die Bewohner sie mit einer weißen Kalkschicht bestrichen, die freilich regelmäßig erneuert werden musste. Doch wie war der keltische Bauherr auf die Idee für solch eine Mauer gekommen? Zweifellos besaß diese ihr Vorbild im griechisch beeinflussten Festungsbau, der damals von Spanien bis Kleinasien verbreitet war. Hatte der Bauherr den Mauertyp auf einer Mittelmeerreise kennengelernt? Vielleicht in der griechischen Kolonie Gela auf Sizilien, wo eine nicht ganz exakte Kopie existierte? Nicht auszuschließen ist, dass den Bauherrn auf der Rückreise ein Architekt begleitete, der dann auf der Heuneburg etwas Ähnliches errichtete, vielleicht als Demonstration kultivierter Lebensart. Wie auch immer, fest steht, dass die frühen Kelten gute Beziehungen zum Mittelmeerraum unterhielten. Das beweisen auch archäologische Funde wie Gewandspangen aus Norditalien oder das Fragment eines griechischen Bronzespiegels. Wer der Bauherr war, ist unbekannt. Auch wenn die Heuneburg üblicherweise als Fürstensitz bezeichnet wird, so fanden sich auf der Burg selbst keine Hinweise auf eine aristokratische Residenz, im Gegenteil. Die Wehrmauern mit ihren mächtigen Bastionen umschloss eine gründlich geplante Stadt, in der vorwiegend Händler und Handwerker lebten. Deren ebenfalls weißgekalkte Häuser reihten sich eng an eng entlang rechtwinkliger Straßen. Gearbeitet wurde in den angebauten Werkstätten. Frühkeltische Metallarbeiter stellten Waffen, Schmuck und Werkzeug her. Töpfer fertigten kunstvolle Keramik, während die Weber Mengen an Stoffen produzierten. All das war nicht nur für den Eigenbedarf gedacht, sondern auch als Handelsware, die Abnehmer vom Baltikum bis ins östliche Mittelmeer fand. Die günstige Lage an der Donau, die von dieser Stelle aus schiffbar war, machte die Heuneburg offenbar zu einem bedeutenden Handelszentrum. Archäologen fanden hier Bernstein von der Ostsee und Zinn aus Britannien, unerlässliches Material für die Herstellung von Bronze. War die Heuneburg möglicherweise identisch mit jenem Pyrene, das der Grieche Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus erwähnt? Denn der Istros, die Donau, entspringt bei den Kelten und der Stadt Pyrene, erklärt er. Zwar lag Herodot geografisch ein wenig daneben, die Donauquelle ist etwa 80 Kilometer entfernt, doch es ist nicht auszuschließen, dass ihm griechische Händler von der Heuneburg erzählten, die diesen Namen erst viel später erhielt. Das Areal des Burgbergs, auf dem rund 1500 Menschen lebten, umfasste etwa 3 Hektar, so viel wie 4 Fußballfelder. Wie jüngste Ausgrabungen beweisen, gab es zudem eine agrarisch geprägte Unterstadt, in der die Reste von rund 50 Gehöften gefunden wurden. Zu jedem Hof, der aus Haupthaus, Speicher und Nebengebäude bestand, gehörte ein 1,5 Hektar großes Grundstück, das als Acker- und Weideland genutzt wurde. Wie die Burg war auch die Unterstadt durch eine mächtige Wehranlage geschützt und konnte nur durch ein streng kontrolliertes Tor betreten werden. Archäologen gehen davon aus, dass hier in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts etwa 500 Haushalte mit durchschnittlich 7 Personen lebten, also 3.500 Menschen. Zählt man die Burgbewohner hinzu, kommt man auf die eindrucksvolle Zahl von 5.000 Heuneburgern. Selbst Athen, damals die Wiege der attischen Demokratie, war mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern nicht wesentlich größer. Weil die Häuser auf den Parzellen der Unterstadt von unterschiedlicher Größe und Qualität waren, ist es gut möglich, dass sich hier eine Art Fürstensitz befand. Es ist kaum vorstellbar, dass es bei der Gründung der Heuneburg keine Anführer gab. Für eine wohlhabende Führungsschicht sprechen auch die reich geschmückten Hügelgräber in Sichtweite der Heuneburg. So entdeckten Archäologen 2010 ein unversehrtes Prunkgrab mit den sterblichen Überresten einer offenbar hoch angesehenen Dame. Für den Grabungsleiter Dirk Krause stand schon damals fest, es handelt sich um das früheste bekannte Grab einer Keltenfürstin. Doch erst nach 10-jähriger akribischer Untersuchung konnte das Geheimnis der Keltenfürstin weitgehend gelüftet werden. Sie war bei ihrem Tod, der sich exakt auf das Jahr 583 datieren ließ, etwa Mitte 30 gewesen. Der aufwendige Schmuck, mit dem sie bestattet wurde, zeugt von einer hohen Stellung, möglicherweise in der aristokratischen Dynastie. Die Grabbeigaben, ein Brustkollier aus fein ziselierten Goldkugeln und Perlen aus Bernstein, goldene Ohrringe und Gewandspangen, wurden allem Anschein nach auf der Heuneburg angefertigt. Aufgrund der besonderen Technik nimmt Dirk Krause an, dass die Künstler aus Italien oder von der Iberischen Halbinsel stammten. Die Umgebung der Heuneburg birgt noch Überraschungen. Erst im Oktober 2020 wurde eine weitere keltische Grabkammer entdeckt. Erste Funde aus Gold und Bernstein lassen vermuten, dass der Tote ebenfalls eine hochstehende Persönlichkeit war. Dirk Krause hofft auf neue bahnbrechende Erkenntnisse. Wir wollen herausfinden, wer diese prunkvoll bestatteten Personen waren und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Wir gehen davon aus, dass es sich um nah verwandte Mitglieder der führenden politischen Familien handelt, die um 600 vor Christus das Sagen auf der Heuneburg gehabt hatten. Nicht nur am Rand der Schwäbischen Alb erblühte damals die frühkeltische Zivilisation. Zur gleichen Zeit entstanden überall in den Mittelgebirgen ähnliche Höhensiedlungen, etwa Mont-la-Soie im französischen Burgund, Ipf und Hohenasperg im Baden-Württemberg und Glauberg in Hessen. Als Ursache für diese Gründungswelle vermutet Dirk Krause eine leichte Warmphase, die möglicherweise zu einem Innovationsschub führte. Im 7. vorchristlichen Jahrhundert sah es so aus, als würde sich eine große keltische Zivilisation mit glänzenden Zukunftsaussichten entwickeln. Doch dann wurden die Stadtbewohner möglicherweise zu Opfern ihres eigenen Erfolgs. Zivilisationskollaps. Ende im Flammenmeer. Die Heuneburg existiert gerade 150 Jahre, dann wird sie verlassen. Über die Gründe können Wissenschaftler nur spekulieren. Von Karin Feuerstein-Prasser. Wenn Holzhäuser dicht an dicht stehen und offene Herdfeuer lodern, dann ist die Brandkatastrophe nur eine Frage der Zeit. Um 450 vor Christus brach auf der Heuneburg, aus welchen Gründen auch immer, ein verheerendes Feuer aus. Wer sich aus dem Flammeninferno retten konnte, verließ den Ort und kehrte nie wieder zurück. Das beweisen heute vor allem die unbestatteten Leichen derjenigen, die es nicht rechtzeitig geschafft hatten. Warum wurde die Burg aufgegeben? Bereits 530 vor Christus hatte es einen ähnlichen Großbrand gegeben, doch damals bauten die Heuneburger ihre Stadt wieder auf und führten sie zu neuer Blüte. Warum diesmal nicht? Für einen Überfall oder Aufstand gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Etwa zur selben Zeit wurden auch die anderen frühkeltischen Zentren wie Mont-la-Soie, Ipf, Hohenasperg oder Glauberg aufgegeben, anscheinend ohne äußere Einwirkung. Was waren die Gründe für diesen ersten europäischen Zivilisationskollaps? Eine Abkühlung des Klimas scheidet praktisch aus. Der Tübinger Archäologe Siegfried Kurz hat eine Vermutung. Solche Bevölkerungskonzentration war damals immer temporär. Das geht eine bestimmte Zeit gut, dann sind die lokalen Ressourcen verbraucht. 150 Jahre intensive Landwirtschaft hatten die Böden ausgelaugt, durch die Rodung der Wälder gab es kein Bau- und Brennmaterial mehr, doch es bleiben auch für Siegfried Kurz Zweifel. Gegenwärtig wissen wir nicht, was gegen 400 vor Christus am Ende der Heuneburgzeit passiert ist. Fest steht nur, dass es im 4. Jahrhundert keine stadtähnlichen Zentren mehr gab. Stattdessen zogen die Kelten quer durch Europa, um neuen Lebensraum von der Iberischen Halbinsel bis nach Kleinasien zu erobern. Zweites Kapitel: Völkerwanderung. Wehe den Besiegten. Rom 387 vor Christus. Der Keltensturm fegt über Rom. Die Männer aus dem Norden brandschatzen in der Stadt am Tiber. Auf dem Kapitol haben sich Bürger und Senat verschanzt, doch ihre Stellung ist gefährdet. Von Hans Käfer. Mühsam krallen sich die schwer atmenden Gallier an einigen Wurzeln und den wenigen Gestrüpp fest, das aus dem Felsen ragt. Im Dunkel der Nacht klettert der gallische Stoßtrupp die steile Felswand zum römischen Kapitol empor, unbemerkt von den römischen Wachen und deren Hunden. Plötzlich schnattern Gänse los und schlagen mit ihren Flügeln. Jetzt zählt jede Sekunde, die beiden ersten schnauzbärtigen Angreifer springen über die Mauer und treffen auf Marcus Manlius, den der Gänselärm geweckt hat. Manlius hackt einem seiner Gegner, der schon seine Streitaxt aufgehoben hatte, mit dem Schwert die rechte Hand ab und schlug dem anderen mit dem Schilde vor das Gesicht, sodass er rücklings den Felsen hinabstürzte. So schildert der Geschichtsschreiber Plutarch später das dramatische Geschehen. Der gallische Nachtangriff scheitert und das militärische Patt besteht weiter. Die Gallier halten Rom besetzt, können aber das Kapitol nicht erobern. Die Römer wiederum können die Gallier, wie sie die Kelten nennen, nicht aus ihrer Stadt vertreiben. Dieses Schlamassel ist das Ergebnis übereifriger römischer Gesandter, einer unvorbereiteten römischen Armee und einer sich über weite Teile Europas erstreckenden Völkerwanderung, die die Kelten bis nach Britannien, Spanien, Norditalien und in die heutige Türkei bringt. Als sich die Kelten gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus auf ihre lange Reise machten, war das Ziel vieler keltischer Stämme die Po-Ebene. Das fruchtbare Gebiet zwischen Alpen und Apennin war zwar bereits von Etruskern besiedelt, doch die kriegerischen Keltenstämme der Insubra, Cenomanen, Boier, Lingonen und Senonen vertrieben die Etrusker und gründeten Mailand und Brescia. Die Senonen waren es auch, die vor der etruskischen Stadt Clusium aufmarschierten. Die aufgeschreckten Clusier baten Rom um Hilfe und der Senat schickte drei Gesandte. Die Botschafter interpretierten ihren Auftrag allerdings sehr offensiv und kämpften an der Seite Clusiums gegen die Gallier. Deren Anführer Brennus tobte und führte seine Krieger Richtung Rom. Die Tiberstadt hatte kurz zuvor die mächtige etruskische Nachbarschaft Vegi erobert. Das gab den Römern Selbstvertrauen. Sie glaubten es mit den Kelten aufnehmen zu können. Am 18. Juli 387 vor Christus kam es an der Alia, dem heutigen Fosso della Bettina, einem Nebenfluss des Tiber 200 Kilometer nördlich von Rom zur Schlacht. Dieses Datum ging als schwarzer Tag in die römische Geschichte ein. Die Gallier schlugen die 40.000 Mann starken Legionen vernichtend. Wären die Gallier sofort weiter nach Rom marschiert, hätten sie mühelos auch das Kapitol erobern können. Doch stattdessen feierten sie ihren Sieg und verteilten die Beute. So konnte sich der größere Teil der römischen Bevölkerung auf dem befestigten Kapitolshügel verschanzen. In der Stadt blieben Kreise, die Konsuln gewesen waren oder triumphiert hatten, zurück. Sie kleideten sich festlich und warteten auf elfenbeinernen Stühlen sitzend auf die Invasoren. Drei Tage nach der Schlacht an der Alia zogen die Gallier in die unverteidigte Stadt ein. Die Eroberer starrten verblüfft auf die schweigend dasitzenden Greise. Schließlich fasste einer der Gallier einem der alten Römer, Manius Papirius, an den Bart. Plutarch berichtet, was dann geschah. Papirius gab ihm mit dem Stock einen derben Schlag über den Kopf. Der Barbar aber zog sein Schwert und tötete ihn auf der Stelle. Hierauf fielen sie auch über die anderen her und machten diese und alle, die ihnen sonst in die Hände fielen, nieder. Anscheinend opferten sich die Alten freiwillig, damit die Götter dafür die Jüngeren und die Stadt retten, wie der Althistoriker Alexandre Grandazzi vermutet. Danach plünderten die Kelten und legten Feuer. Archäologen gruben unter dem Caesar-Forum eine Brandschicht aus, die an den Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus datiert und somit ein Beweis für den Gallierbrand sein könnte. Nur die Römer auf dem Kapitol trotzten noch den Galliern. Als ein römischer Bote auf das Kapitol gelangte und von dort wieder zurück zur römischen Armee außerhalb Roms, bemerkten die Gallier dessen Spuren. Jetzt kannten die Belagerer den verborgenen Weg hinauf. Brennus schickte in der Nacht einige Krieger los. Es waren die heiligen Gänse der Göttin Juno, die Gallier bemerkten und losschnatterten, während die Wachhunde schliefen. An die Rettung durch die Gänse erinnerten die Römer später mit einer Prozession, bei der sie einen gepfählten Hund und eine Gans auf einem Kissen in einer Sänfte mitführten. Der Untergang des Stoßtrupps verdarb den Galliern die Lust auf weitere Angriffe. In der feuchten und heißen Niederung starben viele von ihnen an einer Seuche. Die belagerten Römer wiederum litten furchtbaren Hunger. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen Kompromiss. Für 1000 Pfund Gold würden die Gallier abziehen. Doch die Gallier brachten falsche Gewichte heran, und als der Tribun sie zurückwies, legte der unverschämte Gallier noch sein Schwert zu den Gewichten, und man musste das für die Römer unerträgliche Wort hören, »Ve victis«, berichtet der römische Historiker Livius. Mit diesem »Wehe dem Besiegten« von Brennus war eine Gründungslegende des Römischen Reichs geschaffen. Einige römische Historiker wollten die demütigende Niederlage gegen die Gallier später korrigieren und behaupteten, dass die Römer den Galliern das Gold wieder abgenommen und diese sogar in einer weiteren Schlacht besiegt hätten. Doch das ist Propaganda. Der als zuverlässig geltende griechische Historiker Polybios schreibt ausdrücklich, dass die Kelten ohne alle Gefahr mit der Beute wieder heimkehrten. Rom erholte sich schnell von der Niederlage. Das Auftreten der wild in die Schlacht stürmenden Kelten grub sich aber traumatisch in das Gedächtnis der Römer ein. Das Keltendrama schien sich kurzfristig sogar zu wiederholen, als Rom im 2. Jahrhundert vor Christus nach Spanien expandierte und dabei wieder auf Kelten traf. Diese als Keltiberer bezeichneten Bewohner leisteten über Jahrzehnte erbitterten Widerstand. Aber nicht nur die Römer machten bittere Erfahrungen mit den Kelten. Auch in Griechenland fielen 280 vor Christus die beutehungrigen Krieger ein. Die Galater, wie die Griechen die Kelten oft nannten, schlugen das Heer des makedonischen Königs und köpften ihn. Danach lockte das bedeutende Apollo-Heiligtum bei Delphi mit seinen Schatzhäusern die Galater. Doch die Griechen besiegten die Angreifer, wobei ihnen angeblich ein Erdbeben zur Hilfe kam, das Teile der Invasionsarmee vernichtete. Ein Unwetter mit Hagel und heftiger Frosteinbruch gaben den Galatern im Winter 279-78 vor Christus den Rest. Weitere 10.000 keltische Krieger setzten zusammen mit Frau und Kind nach Kleinasien über, wo sie zunächst als Söldner dienten, aber auch auf eigene Rechnung plünderten. Jahrhunderte später schafften sie es sogar in die Bibel. Der Apostel Paulus schrieb einen Brief an die Galater. Zu diesem Zeitpunkt waren sie aber längst friedliche Bewohner des Römischen Reiches. Rom hatte die Kelten sogar mitten in Kleinasien eingeholt. Heiligtum. Armee der kopflosen Krieger. Im nordfranzösischen Ribemont-sur-Ancre entdeckten Archäologen einen schaurigen Kultplatz mit zehntausenden Menschenknochen. Wer sich dem Heiligtum näherte, sah schon von Weitem die Totenarmee. Auf einem Podest standen etwa 100 Männerleichen, die so an das Geländer festgebunden waren, dass sie sich wie Schaufensterpuppen aneinanderreihten. Die Toten trugen volle Bewaffnung, hatten aber alle keinen Kopf mehr. Es muss bestialisch gestunken haben. Als der Aufbau schließlich einstürzte, waren die Muskeln der kopflosen Krieger verwest, nur Haut und Sehnen umspannten noch die Skelette. Das gespenstische Heer wachte am Rand eines ovalen Kultplatzes in der heutigen Gemeinde Ribemont-sur-Ancre in Nordfrankreich. Die religiöse Anlage wurde im 3. Jahrhundert vor Christus, also in der Zeit der großen keltischen Völkerwanderung, wohl nach einer Schlacht zwischen zwei Keltenstämmen errichtet. In dem Heiligtum gruben Archäologen seit 1966 zehntausende Knochen von Männern, Frauen und Jugendlichen aus. Unter anderem hatten Priester dort 2000 Lang- und Beckenknochen, die von 600 Personen stammen, zu einem würfelförmigen Podest aufgeschichtet, in dessen Mitte lagerte verbranntes Leichenmaterial. Die obligatorischen Schädel an den Eingangspforten verstärkten den morbiden Eindruck, den der Kultbezirk ausgestrahlt haben muss. Die Wissenschaftler sind sich uneins, ob die Knochenberge in Ribemont-sur-Ancre von Menschenopfern stammen oder nur das Resultat makabrer Bestattungsformen sind. Klar ist jedenfalls, die Druiden gingen mit menschlichen Körpern auf eine Weise um, die heute erschaudern lässt. Über das ökopazifistische Gedankengut, das ihnen moderne Esoteriker bisweilen andichten, hätten die Keltenpriester wohl nur kalt gelächelt. Das Blatt wendet sich. Bei Telamon in der Toskana treffen zehntausende Keltenkrieger auf zwei mächtige Armeen der Römer. Die Schlacht entscheidet, wer künftig Oberitalien dominiert. Von Hauke Friedrichs. Von den Hügeln hallt der Lärm des Kampfes wieder. Kriegsgeschrei dröhnt, Trompeter geben Signale, Waffen klirren. Bei Telamon in Mittelitalien stehen sich 225 vor Christus keltische Krieger und römische Legionäre gegenüber. Die Kelten schreien dem Feind Provokationen entgegen, fordern einzelne Gegner zum Zweikampf heraus, drohen ihnen mit ihren Waffen und schwingen ihre Schwerter. Die angeblichen Barbaren versetzen die Römer in Angst und Schrecken, berichtet ein Chronist. Schließlich haben die Legionäre in den vergangenen Jahrzehnten so manche Niederlage gegen die Kelten erlitten. Sogar Rom haben sie geplündert. Und nun müssen die Soldaten des noch recht bescheidenen Imperium Romanum die Gegner aufhalten, ansonsten steht ihnen abermals der Weg nach Süden offen. Aber tausende Legionäre stehen bereit, um gegen die Kelten vorzugehen. Und nicht nur Militärs, sondern auch Diplomaten versuchen, die Kelten in die Defensive zu treiben. Römische Gesandte haben mit einigen keltischen Stämmen Frieden geschlossen und sogar mit den Puniern in Spanien verhandelt, um nicht zwei Kriege gleichzeitig führen zu müssen. Sie konzentrieren sich nun ganz auf Italien und die Gallier, wie sie ihre Feinde nennen. Bei Telamon stehen den Kelten zwei römische Armeen gegenüber, die von den Konsuln Gaius Atilius Regulus und Lucius Aemilius Papus kommandiert werden. Über den Verlauf der Schlacht gibt es nur wenige Quellen, und sie stammen, wie so oft, ausschließlich von den Römern und Griechen. So berichtet Polybios, der im 2. Jahrhundert vor Christus den Krieg Roms gegen die Kelten schildert, dass 8 römische Legionen mit jeweils 5200 Infanteristen und 300 Reitern zusammengezogen wurden. Dazu kommen noch die Truppen der Bundesgenossen, die 2 Kontingente aus jeweils 30.000 Fußsoldaten und 2.000 Reitern bereitstellten. Demnach hätte Rom eine Streitmacht von mehr als 100.000 Mann aufgeboten. Diese Zahl erscheint heute als zu groß gegriffen. Polybios wollte so wohl ausdrücken, dass die Römer ungewöhnlich viele Legionäre in die Schlacht schickten und bei Telamon fast ihr gesamtes Militär in Italien einsetzten. Ihnen standen unterlegene keltische Truppen gegenüber, laut den Quellen etwa 60.000 Mann. Sicher ist, dass der Konflikt zwischen Römern und Kelten 7 Jahre zuvor eskaliert war. Beide Seiten stritten um Siedlungsland. Ein römischer Volkstribun hatte 232 vor Christus damit begonnen, das Gebiet eines keltischen Stammes an römische Bürger zu verteilen. Daraufhin schlossen sich 2 keltische Anführer zusammen, suchten Verbündete, scharten Kämpfer um sich, bereiteten den Krieg vor. Auch Rom stellte Truppen auf. Für die junge Großmacht im Mittelmeerraum bot sich die Gelegenheit, endlich Oberitalien unter Kontrolle zu bringen und die keltischen Stämme entweder zu unterwerfen oder zu vertreiben. 225 vor Christus fühlte sich Rom stark genug, es gleichzeitig mit mehreren keltischen Stämmen aufzunehmen. Der immer mächtiger werdende Stadtstaat kämpft gegen die Boier, Insubrer, Taurisker, Gesati, gemeinsam mit seinen Verbündeten wie Venetern, Samniten, Etruskern und Zenomanen. Die Schlacht bei Telamon wird für den Keltenkrieg entscheidend sein. Telamon, dessen genaue Lage heute unbekannt ist, wird zufällig zum Schlachtfeld. Konsul Papus hatte den Auftrag bekommen, sich mit seinen Legionen einer keltischen Expansion entgegenzustemmen. Sein Amtskollege Regulus eilte mit seinen Truppen aus Sardinien auf Papus zu, wo er einen Aufstand niedergeschlagen hatte. Die Konsuln bedrohten den Feind nun von 2 Seiten und schlossen ihn ein. Regulus stationierte seine Truppen auf einem Hügel. Die Kelten vermuteten, dass Papus seine Streitmacht aufgeteilt habe und deswegen leicht zu schlagen sei. Sie eröffneten die Schlacht. Dass Regulus bereits die Region erreicht hatte, wussten sie nicht. Zu spät erkennen ihre Anführer, dass ihnen vorn 4 Legionen entgegentreten und das Heer unter Papus Befehl von hinten gegen sie vorstößt. Nun müssen sich die Kelten aufteilen. Die Gesati und Insubra gehen gegen Papus Legionen vor. Die Boier und Taurisker versuchen, den Hügel zu stürmen und Regulus' Truppen von dort zu vertreiben. Vom Hügel aus schleudern die Legionäre ihre Piler, Wurfspeere, den Kelten entgegen. So reißen sie Lücken in die Reihen des Gegners und nehmen ihm die Geschwindigkeit. Dann ziehen sie ihre Schwerter und gehen in den Nahkampf über. Die wichtigste Waffe der Römer aber besteht nicht aus Metall. Sie siegen meist aufgrund ihrer Disziplin. Selbst als ihr Anführer, Konsul Regulus, im Gefecht fällt, rücken seine Männer weiter vor. Auch Papus' Legionen drängen die Stammeskrieger zurück. Die beiden römischen Armeen umschließen die Kelten und reiben sie auf. Nur wenige ihrer Feinde entkommen. Später besiegen die Römer auch noch die Insubra in Oberitalien und gründen Kolonien auf keltischem Gebiet. Nun dominiert Rom ganz Italien, auch wenn die Kelten noch nicht endgültig geschlagen sind. 3. Kapitel: Hochkultur. Schädelstädte, Kopfjäger, Handwerker und Händler. Im 2. Jahrhundert vor Christus schwingt sich die keltische Zivilisation zu neuen Höhen auf. Es entstehen Städte, die das Staunen lehren. Kilometerlange Stadtmauern, 5.000 bis 10.000 Einwohner, stolze Herrenhäuser, umtriebige Werkstätten sowie Tempel und Tore, geschmückt mit Kopftrophäen. Willkommen im Oppidum. Von Dirk Husemann. Den gefallenen Feinden hauen sie die Köpfe ab und hängen sie am Halse ihrer Pferde auf. Die Köpfe ihrer vornehmsten Feinde balsamieren sie ein und bewahren sie sehr sorgfältig in einer Kiste auf, und wenn sie solche dann den Fremden zeigen, so rühmen sie sich dabei, wie einer ihrer Vorfahren oder ihr Vater oder auch sie selbst diesen Kopf um viel Geld nicht hergegeben haben. Der griechische Geschichtsschreiber Diodor, der im 1. Jahrhundert vor Christus über die Kelten schrieb, schonte seine Leser nicht. Griechen wie Römer entsetzte der Schädelkult der Kelten. Da war etwa das Schicksal des Römers Lucius Postumius Albinus. Der keltische Stamm der Boier soll im 3. Jahrhundert vor Christus den Schädel des Feldherrn erbeutet haben. Der Schande nicht genug, mussten seine Landsleute mit ansehen, wie die Kelten den Kopf des Postumius in Gold fassten und Met aus ihm schlürften. Entsprangen die Worte des Diodor nur einer üppigen Fantasie, um den Feind, die Kelten, wie Ungeheuer aussehen zu lassen? Vermutlich übertrieb Diodor nur geringfügig. Denn die Archäologie kann Schilderungen von zur Schau gestellten Köpfen bestätigen. Im keltischen Oppidum von Manching, einer befestigten Siedlung beim heutigen Ingolstadt in Bayern, gruben die Forscher skelettierte Köpfe aus, die Bruchspuren aufweisen, wie sie bei einem Fall aus großer Höhe entstehen. Nach Meinung von Anthropologen könnten diese Schädel auf Pfosten gesteckt haben, wo sie von weit her sichtbar waren. Einen weiteren Hinweis liefert ein Kopf, der am rechten Scheitelbein ein 5 mm kleines Loch aufweist. Hier, so der Verdacht, war eine Schnur eingefädelt, um den Schädel festzubinden, vielleicht am Hals eines Pferdes, so wie es Diodor beschreibt. In Manching fanden Archäologen aber auch Hinweise darauf, dass die keltische Zivilisation eine der am weitesten entwickelten der Eisenzeit war. In ihren Städten und Dörfern lebten geschickte Handwerker, gewitzte Händler und kluge Baumeister. Keltensiedlungen, von den Römern Oppida genannt, entstanden vor allem im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus. Diese städtische Art zu leben war für die eisenzeitlichen Stämme neu, setzte sich aber rasch durch. Über 200 Oppida errichteten die Kelten dort, wo heute England, Frankreich, Belgien, Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Italien, Tschechien, Österreich, Ungarn, die Slowakei und die Ukraine liegen. Ein Netz von miteinander verbundenen Keltenstädten durchzog Europa. Nach dem Zusammenbruch der ersten keltischen Zivilisation waren diese Oppida wieder die ersten größeren Siedlungen nördlich der Alpen. In der Regel erstreckten sie sich über Flächen von 50 bis 150 Hektar. Einige Orte wie das 600 Hektar große Oppidum beim heutigen Kelheim erreichten Dimensionen, die europäische Metropolen wie Venedig und Florenz erst im späten Mittelalter annehmen sollten. Die jungen Städte knüpften Handelsbeziehungen zu den Kulturen am Mittelmeer. Keltische Glaskunst war bei den Römern beliebt, keltische Schmiedeerzeugnisse kaufte man gern in Athen. Das sorgte für Wohlstand nördlich der Alpen. Doch mit dem Geld kamen auch Probleme. Wer Geld hatte, brauchte Schutz. Wer auf Handelsreisen ging, brauchte sichere Anlaufpunkte. Beides gewährten die Oppida. Eindrucksvoll lässt sich die Geschichte vom Aufstieg der keltischen Wirtschaft am Fundort Manching nachvollziehen. Mit 380 Hektar Fläche, so viel wie 530 Fußballfelder, gehörte das Oppidum zu den größten Anlagen dieser Art. Der Standort war geschickt gewählt. Manching lag am Schnittpunkt zwischen den keltischen Stämmen im Osten und denen im Westen, die verbunden waren durch die Donau. Auf dieser Verkehrsader reisten Händler, Krieger, Sklaven, Waffen, Stoffe, Eisen und Glas direkt am Oppidum vorbei. Auf der Nord-Süd-Route gelangte man von Manching aus zu den Kelten im heutigen Mitteldeutschland, zu den Stämmen der Alpen und, besonders gewinnbringend, zu den Etruskern in Italien. Von überall her kamen Waren nach Manching und zogen ihrerseits Menschen aus weiten Teilen Europas an. Am Ufer der Donau brodelte eine Handelsmetropole. Intensiv trieb man Handel mit den Römern. Bevor beide Kulturen Feinde wurden, schifften keltische Kapitäne Eisen, Holz, Felle und Sklaven an den Tiber. Auf der Rückfahrt brachten sie römische Luxusartikel und Wein mit. Die Oppida verfügten über Geldwirtschaft, sie beherrschten die Bronze- und Eisenverarbeitung, oft aus recyceltem Material, und die Glasproduktion. Und sie besaßen entwickelte religiöse Vorstellungen. Damit standen die Kelten an der Schwelle zur Hochkultur. Doch den letzten Schritt gingen sie nicht. Die Verwendung der Schrift scheint ihnen fremd geblieben zu sein. Aus Manching sind nur wenige Schriftzeugnisse bekannt, vor allem aber ein Wort. Bojos. Die 5 Buchstaben sind in ein Stück Keramik geritzt, das einst zu einem Gefäß gehörte. Historiker vermuten, dass der Name den keltischen Stamm der Boja bezeichnet. Doch die Boja lebten in Böhmen. In Manching war eigentlich der Stamm der Findeliker zu Hause. Woher das Gefäß kam und wie es ans Donauufer gelangte, ist bis heute nicht geklärt. Da es eines der wenigen Schriftzeugnisse der Kelten ist, gehen Forscher davon aus, dass Lesen und Schreiben im Oppidum keine verbreitete Kunst waren. Dass es aber Austausch mit Stämmen im Osten gab, lässt ein Münzschatz vermuten. Im Sommer 1999 fanden Archäologen 483 Münzen und einen Goldklumpen. Bis heute gilt die Entdeckung als der größte Schatzfund aus der Zeit der Kelten. Wie sich herausstellte, stammte das Gold ebenfalls aus dem 300 Kilometer entfernten Böhmen. Die Kelten in Manching begannen als erste in ihrem Kulturkreis eigenes Geld zu prägen. Mit Hilfe von Gussformen stellten sie Rohlinge her, auf die dann der Prägestempel geschlagen wurde. Die Bilder, die durch diese Technik in die Münzen gehämmert wurden, lehnten sich an die Porträts von Kaisern und Göttern an, wie sie die römischen Münzen zeigen. Allerdings war die keltische Prägetechnik noch jung und die Bilder wirkten ungelenk. Aber bald entwickelte sich ein eigener keltischer Stil, der eine Mischform zwischen antikem und keltischem Kunsthandwerk erkennen lässt. So fortgeschritten die Manchinger Kultur auch war, Zahlenwerte gab es auf den selbstgeprägten Münzen nicht. Das war jedoch normal in der Eisenzeit nördlich der Alpen. Damals bewerteten Kaufleute den Wert eines Geldstücks nicht nach dem, was darauf zu lesen war, sondern nach seinem realen Gewicht. Entsprechend viele Feinwaagen sind in den Gräbern der Händler von Manching gefunden worden. Eine reiche Stadt wie Manching muss von einer gesellschaftlichen Elite geführt worden sein. Das glauben Archäologen heute, auch wenn die Hinweise darauf nur schwer zu deuten sind. Einer davon ist der Wall, der das Oppidum einfriedete. Er war einst über 7 Kilometer lang und bis zu 6 Meter hoch. Wie Forscher errechneten, mussten 2000 Arbeiter 250 Tage lang schuften, um das Bollwerk zu errichten. Eine solche Aufgabe erforderte eine straffe Organisation sowie ausgefeilte Planung und Arbeitsteilung. Auch an dem Wegenetz, das sich durch das keltische Manching zog, ist planerisches Handeln erkennbar, denn die Parzellen der Höfe waren allesamt gleich groß. Eine Gruppe oder Einzelperson scheint die Grundstücke festgelegt und vergeben zu haben. Die Gesellschaft war vermutlich hierarchisch gegliedert. Nach etwa 300 Jahren ging die Zeit der Oppider zu Ende. Auf den keltischen Handelswegen näherten sich die Römer. Sie konnten ihre Kriegsgeräte bequem bis direkt vor die Stadttore ziehen und die Keltenstädte einnehmen. Bisweilen fanden sie jedoch nur noch Ruinen vor, wo zuvor der Handel geblüht hatte. So scheint es in Manching gewesen zu sein. Dort lässt sich im archäologischen Fundgut ein Niedergang erkennen, der etwa zu Beginn des 1. Jahrhunderts vor Christus einsetzte, Jahrzehnte bevor Julius Cäsar die Kelten im Gallischen Krieg bekämpfte. Verkohlte Getreidereste, Pfeilspitzen und vergrabene Wertsachen deuten darauf hin, dass das Oppium angegriffen worden war, vielleicht sogar mehrfach. Der Reichtum scheint Rivalen angelockt zu haben, vielleicht die germanischen Stämme, die zu dieser Zeit durch Mitteleuropa zogen, vielleicht die Nachbarn aus Kelheim. Fest steht, dass die einst blühende Metropole an der Donau seitdem geschwächt war. Eine Weile haben die Manchinger noch durchgehalten. Im archäologischen Fundgut ist erkennbar, dass sie niedergebrannte Gebäude und Verteidigungsanlagen ausbesserten und Waffen und Rüstungen reparierten. Das Osttor der Stadt aber ist das Fanal des Untergangs. Es wurde um 80 vor Christus zerstört und nicht wieder aufgebaut. Die Manchinger räumten nicht einmal die Trümmer weg. Vermutlich war das einst blühende Oppidum zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Druiden. Grausame Gelehrte. Sie sind heilkundig, philosophieren und glauben an Reinkarnation. Gleichzeitig opfern sie Menschen in großer Zahl. Wer waren die Druiden wirklich? Von Frederik Seeler. Jedes Jahr im November, wenn sich der Halbmond am Himmel zeigt, laufen die Druiden in die Wälder. Sie tragen Bärte und weiße Gewänder. Auf einer Lichtung bleiben sie vor einer Eiche stehen. Einer der Druiden zieht sich am Stamm hoch, klettert zu den Ästen empor. Vor ihm wächst eine Mistel aus dem Ast. Sie gilt als Heilpflanze, die nur auf Eichen wächst, welche die Götter persönlich ausgewählt haben. Der Druide holt seine Falx hervor, eine goldene Sichel, und schneidet die Mistel ab. Die anderen am Fuß des Baumes spannen ein Wolltuch und fangen die Pflanze auf. Nun führen sie zwei weiße Stiere herbei. Sie binden die Hörner mit einem Tuch zusammen, dann schneiden sie den Stieren die Kehlen durch. Das Blut spritzt auf Baum und Gewänder. Die Druiden danken den Göttern für den Mistelzweig. Sie beten für Glück und Fruchtbarkeit. So beschreibt ein römischer Gelehrter die Ernte der Misteln, eine heilige Zeremonie der Druiden. Es ist einer der wenigen Berichte über die geheimnisvolle Religion der Kelten und ihre Priester. Heute bestimmen literarische Figuren wie Miraculix und Merlin unser Bild von den Druiden als weise Magier, die Zaubertränke brauen. Dazu kommen moderne Esoteriker, die sie als Naturphilosophen verklären. Aber viele Historiker denken, dass die Druiden auch Menschen opferten. Wer waren sie wirklich? Die Druiden ziehen wohl spätestens seit dem 5. Jahrhundert vor Christus in kleinen Verbänden durch die Wälder Galliens und beschwören den Stammes- und Kriegsgott Teutates, den Handelsgott Esus und den Donnergott Taranis. In Eichenwäldern errichten sie Kultstätten. Bis auf wenige Gräber haben die Druiden in dieser Zeit kaum archäologische Spuren hinterlassen. Fast alles, was wir heute über sie wissen, haben wir von ihren Feinden, den Römern und Griechen. Selbst ihr Name leitet sich von dem griechischen Wort Drüs für Eiche ab, Eichenpriester. Als Caesar 58 vor Christus als Prokonsul nach Gallien kommt, erlebt das Druidentum eine Blüte. Caesar schreibt in seinem Bericht De Bello Gallico, der gallische Krieg, vor allem über ihre Ausbildung. Familien geben ihre Kinder schon früh zu den Bruderschaften. So entgehen die Jungen dem Leben als Krieger und können sozial aufsteigen. Die Novizen bringt man in Berghöhlen oder abgelegene Wälder. Sie müssen die Mythen und Riten der keltischen Religion auswendig lernen. Man unterrichtet sie in der Heilwirkung von Pflanzen. Die Druiden philosophieren über den menschlichen Ursprung, glauben, dass die Seele nach dem Tod auf andere Körper übergeht. Nachts beobachten sie die Sterne, fertigen Kalender an, die Schalttage berücksichtigen. Historiker vermuten, dass sie grundlegende Geometrie beherrschen. Einige kennen das griechische Alphabet. Aber laut Caesar ist es den Druiden verboten, ihr Wissen aufzuschreiben. Das erklärt, warum so wenig über ihre Lehre überliefert ist. Sie verstehen sich als elitären Bund, ihr Wissen macht sie mächtig, sie teilen es nur innerhalb der Bruderschaft. Nach 20 Jahren Ausbildung darf sich ein Novize Druide nennen. Für ihn beginnt nun eine Karriere in der Oberschicht der Kelten. Die Druiden wählen die Stammesführer, manchmal bekleiden sie das Amt selbst. Sie zahlen keine Steuern, werden bei Rechtsstreit gerufen, entscheiden über Erbschaftsfragen und Grenzkonflikte. Wer sich nicht an ihr Urteil hält, wird von den religiösen Opfern ausgeschlossen. Das gleicht einer sozialen Ächtung, denn wer nicht opfert, gilt als verdammt und wird von den anderen gemieden. Die Druiden arbeiten auch als Diplomaten, sie schließen Frieden mit anderen keltischen Stämmen oder vereinbaren Allianzen gegen die Römer. Lediglich der Name eines Druiden ist überliefert und das nur in romanisierter Form. Der Druide Diviciacus führt die Häduer, die zwischen dem heutigen Paris und Lyon siedeln. Im Jahr 58 vor Christus bittet er Caesar um Beistand gegen die keltischen Helvetier und die Germanen. Caesar willigt ein. Es ist der Beginn des Gallischen Kriegs. Bei einer Romreise wird Diviciacus von Cicero empfangen. Sie unterhalten sich über Wahrsagung, Gallien und wohl auch über Weinhandel. Cicero lobt seine philosophischen Kenntnisse. Andere römische und griechische Gelehrte vermuten sogar, die Kelten hätten die Philosophie erfunden und damit erst später Griechen wie Pythagoras beeinflusst. Belege dafür fehlen. Genau wie die Römer und Griechen opfern die Kelten den Göttern Stiere und Schweine. Aber mehrere antike Quellen behaupten, dass sie auch Menschen töten. Der griechische Gelehrte Diodor berichtet: Sie weihen einen Menschen als Opfer und stoßen ihm ein Messer über dem Zwerchfeld in den Körper. Wenn das Opfer niedersinkt, erkennen die Druiden die Zukunft aus der Art des Fallens, den Zuckungen der Glieder sowie dem Ausströmen des Blutes. Cäsar schreibt, dass die Kelten Statuen aus Holz bauen, darin kriegsgefangene Diebe, aber auch Unschuldige einschließen und die Statuen anzünden. Eine andere Quelle berichtet von Menschen, die an Bäumen aufgehängt werden, bis sich ihre Glieder in eine blutige Masse auflösen. Teilweise könnte es sich dabei um römische Propaganda handeln, die mit Schauergeschichten beeindrucken oder militärische Unterwerfung rechtfertigen will. Der spektakuläre Fund des Heiligtums Ribemont-sur-Ancre in Frankreich belegt, dass die Kelten einen schaurigen Kult um Schädel, Knochen und Leichen pflegten. Jedoch ist sich die Forschung nicht sicher, ob es sich um Menschenopfer handelte oder um einen Bestattungskult. Cäsar verdanken wir zwar bedeutende Informationen über das Druidentum, sein Krieg in Gallien führte aber auch zu dessen Niedergang. Nach Cäsars Tod erklärte Kaiser Augustus Gallien zur römischen Provinz. Damit sich die Kelten an die römische Kultur assimilieren, verbietet Rom ihre Religion und damit auch das Druidentum. In Wales und Irland sammeln sich die letzten Bruderschaften, bis ab dem 5. Jahrhundert das Christentum auch diese Gegenden erreicht und ihre heidnischen Bräuche ächtet. Mit dem Ende der Druiden verschwindet ihr mündlich überliefertes Wissen. Viertes Kapitel: Inselleben. Die letzten Refugien. Mehr als 350 Jahre lang herrscht Rom in Britannien. Als seine Legionäre die Insel verlassen, stürmen germanische Krieger in das Machtvakuum. Für die romanisierten Kelten bricht ein dunkles Zeitalter an. Im Chaos wird eine neue Welt geschmiedet und eine Legende geboren. Blutiger Brexit. Von Tobias Sauer. Es sind verzweifelte Rufe um Hilfe, die die keltisch-römischen Britannier an den römischen Kaiser und seine Generäle senden. Die Barbaren, heißt es in einem um das Jahr 450 nach Christus verfassten Schreiben, treiben uns zum Meer, das Meer treibt uns zu den Barbaren. Zwischen diesen ergeben sich zwei Arten des Untergangs. Entweder wir werden abgeschlachtet oder wir ertrinken. Helfen könne, ja müsse, die römische Armee. Doch die Hoffnung auf Hilfe trügt. Zu sehr sind Roms Befehlshaber mit anderen Kämpfen beschäftigt, als dass sie sich auch noch um Britannien kümmern könnten. Was nun geschieht, liegt im Ungewissen. Bis zum Jahr 600 erreichen so gut wie keine Nachrichten aus Britannien das europäische Festland. Nur eins ist sicher. Als sich der Nebel wieder lichtet, hat sich die politische Landschaft völlig verändert. Die einst blühenden Städte waren nun verlassen und zerstört, ebenso die zuvor prächtigen Villen, deren Besitzer ihren Wohlstand teils in mehrfarbigen Mosaiken stolz zur Schau gestellt hatten. Statt mit Geld zahlten die Menschen in Naturalien, zu kaufen gab es aber ohnehin kaum noch etwas, da die Güterproduktion zusammengebrochen war. Wer beispielsweise Keramik benötigte, musste sie selbst herstellen. Vor allem aber herrschten im Osten des Landes Angelsachsen, während im Westen in Cornwall, Wales und Cumbria keltische Fürsten mit Inschriften und lateinischer Schrift römische Traditionen hochleben ließen. Die keltischsprachigen Bewohner dieser Herrschaftsgebiete waren christlichen Glaubens, während unter den Angelsachsen Vorstellungen aus der Götterwelt Skandinaviens und Germaniens dominierten. Nirgendwo in Europa verfiel die römische Gesellschaftsordnung so rasch und gründlich wie in Britannien, sagt der Archäologe Hubert Fehr, der zur Geschichte der Völkerwanderungszeit forscht, im Gespräch mit G. Geschichte. Was das indes für die Bewohner der Insel bedeutet haben muss, die sich plündernden und mordenden Banden, brandschatzenden Räubern und Vergewaltigern ausgesetzt sahen, das kann man sich nur ausmalen. Begonnen hatte die Geschichte dieses von Kelten wie von Römern gemeinsam geprägten Britanniens ein knappes halbes Jahrtausend zuvor mit der Ankunft Julius Caesars. Trotz einiger Gefechte eroberte Caesar die Insel nicht. Er hatte mit seinem Krieg in Gallien Wichtigeres zu tun. Erst rund 100 Jahre später, 43 nach Christus, landete schließlich eine römische Invasionsflotte. Allem Widerstand der keltischen Stämme zum Trotz, der im Boudica-Aufstand gipfelte, wurde das südliche Britannien römische Provinz. Im Norden hingegen blieben weite Teile des heutigen Schottlands außerhalb des Imperium Romanum. Zum Schutz vor den dort lebenden Pikten, den Bemalten also, befestigten die Römer ab 122 nach Christus die Grenze durch den Hadrianswall. Im Süden aber entwickelte sich eine einzigartige Mischkultur, die offenbar mehr keltische Elemente bewahrte als im römisch dominierten Gallien. Insbesondere die bergigen Regionen im Westen der Insel, Cornwall und Wales, blieben keltisch geprägt. Besonders im 4. Jahrhundert boomte die Wirtschaft. Britisches Getreide versorgte sogar die römische Rheinarmee. Umso brutaler war der Absturz dieses reichen Landes in den folgenden Jahrzehnten. Im späten 4. und frühen 5. Jahrhundert stand das Römische Reich durch häufige Invasionen ebenso unter Druck wie durch erbitterte, gewaltsam ausgetragene innere Konflikte. Gleich mehrfach putschten auch die Truppen in Britannien und riefen einen ihrer Offiziere zum Gegenkaiser aus. In den meisten Fällen schaffte der es, mit Mühe und Not nur einige Wochen lang am Leben zu bleiben. Etwas länger hielt Kaiser Konstantin III. Durch, der kurz nach seiner Erhebung im Jahr 407 aufs Festland zog, dort jedoch ebenfalls besiegt wurde. Für Britannien hatte das katastrophale Folgen, denn große Teile seiner Truppen kehrten nicht zurück. Die Bevölkerung war nach Überfällen von schottischen Pikten und den aus Irland kommenden Skoten nun schutzlos ausgeliefert. Die Rekonstruktion der weiteren Geschichte basiert im Wesentlichen auf der Schrift über den Untergang Britanniens, die der Kleriker Gildas wohl um das Jahr 540 herum verfasst hat. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Geschichtswerk, sondern um eine wütende Predigt, mit der Gildas seinen Zuhörern zeigen will, dass sie schlechte Christen sind, warnt der Historiker James Harland, der an der Universität Tübingen zur Geschichte des römischen Britanniens forscht. Nicht jedes Wort dürfe daher als historische Wahrheit verstanden werden. In dieser Predigt verurteilt Gildas die keltisch-römischen Führungseliten mit harschen Worten. Sie ließen nämlich die Sachsen, die in einem unsagbar schlechten Ruf stehen und Gott und den Menschen verhasst sind, auf unsere Insel wie Wölfe in einen Schafsstall kommen, um durch sie die Nordvölker zurückwerfen zu lassen. Wie verfinstert war ihr Verstand, wie verzweifelt, wie dumm und stumpf. Die von den Keltoromanen ins Land gerufenen Sachsen, so lässt sich Gildas verstehen, rebellierten gegen ihre Auftraggeber und setzten sich im Osten Britanniens fest. Anschließend eroberten sie dann nach und nach noch mehr Gebiete. Britische Geschichtsschreiber des frühen Mittelalters, wie der Kirchenhistoriker Beder, schmückten diese Schilderung dann immer weiter aus. In Beders Werk findet sich auch der eingangs zitierte Brief der Keltoromanen an die Führung des Römischen Reichs. Wie authentisch der ist, lässt sich heute kaum mehr beurteilen. Immerhin berichten auch andere verstreute Quellen von diesen Auseinandersetzungen. So schreibt der Biograf des gallischen Heiligen Sankt Germanus, der 428 nach Britannien gereist ist, von einem Kampf zwischen Keltoromanen und einer Allianz aus Sachsen und Pikten. Angeblich konnte der Heilige die Schlacht durch beherztes Singen des Hallelujas für sich entscheiden. Lange folgten auch moderne Historiker diesen Ausführungen relativ unkritisch. Erst jetzt bietet die Forschung bei viel Streit um so gut wie alle kleineren und größeren Details ein vielschichtigeres Bild. Demnach bestanden Konflikte nicht einfach zwischen Keltoromanen und Angelsachsen, die möglicherweise schon länger als Söldner in Britannien eingesetzt wurden, sondern auch innerhalb dieser Gruppen. Auch seien die Einwanderer nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Land gekommen, sondern nach und nach im Lauf vieler Jahrzehnte. Schließlich seien zudem die einheimischen Bewohner nicht alle vertrieben worden, sondern hätten, als dies vorteilhaft schien, Kultursprache und Religion der Einwanderer übernommen. Von einer Invasion mit anschließendem klaren Frontverlauf zwischen angelsächsischen und keltisch-römischen Herrschern und einer ethnischen Säuberung könne also keine Rede sein, auch wenn das Ende des römisch-keltischen Britannien ein äußerst gewalttätiger und brutaler Prozess gewesen sein muss. Nach Jahrzehnten der Auseinandersetzungen bot die politische Landkarte Britanniens ein paradoxes Bild. Gerade in Wales, das weniger stark romanisiert war, haben sich antike und christliche Traditionen gehalten, während der Süden und Osten Britanniens stärker angelsächsisch geprägt wurden, sagt Hubert Fehr. In Wales sowie in Schottland, Irland und in der Bretagne, die ihren Namen durch Keltoromanen erhielt, die zu der Zeit aus Britannien flüchteten, blieb auch die keltische Sprache lebendig. Aus Irland wirkte die schon fast verloren geglaubte Tradition dann bald massiv auf die angelsächsischen Königreiche zurück. Denn von der grünen Insel ausgehend begann die erneute Christianisierung Britanniens. Königin Boadicea. Eine Frau sieht rot. Es sind Tage der Rache und Rebellion. Wie ein Sturm fegt der Aufstand der stolzen Keltenkönigin über die Insel. Von Tobias Sauer. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in der Geschichte führte eine Erbschaft zu einem handfesten Streit. Selten aber waren die Konsequenzen so fatal wie nach dem Tod von Prasutagus. Der König der Icener, eines keltischen Stammes in Britannien, vererbte im Jahr 60 oder 61 nach Christus sein Reich zur einen Hälfte den Römern und zur anderen seiner Frau Boadicea und den gemeinsamen Töchtern. Die Römer hatten zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre nach dem Beginn ihrer Eroberung Britanniens vielerorts die Kontrolle übernommen. Prasutagus versuchte angesichts dieser Übermacht mittels der geteilten Erbschaft die Unabhängigkeit seines Volks zu schützen. Die Strategie scheiterte allerdings rasch. Als römische Soldaten Boadiceas Töchter vergewaltigten und sie die Königin selbst schlugen, folgte ein Aufstand der Icener. Die Römer wurden von diesem Widerstand kalt erwischt. Die Kelten überrannten Städte wie Colchester und London, die sie niederbrannten. Deren Einwohnern drohte ein düsteres Schicksal. Sie wurden von den Rebellen misshandelt und verstümmelt, gekreuzigt und ermordet. Erst nach erbitterten Kämpfen konnten sich die Römer durchsetzen. Boadicea starb, möglicherweise wurde sie vergiftet. Ihren Herrschaftsbereich gliederten die Römer ihrem Imperium ein. Im Lauf der Zeit übernahmen die unterworfenen Inselkelten viele Elemente römischer Kultur, von der lateinischen Schrift bis zum Bau von Amphitheatern in den neu gegründeten Städten. Die keltische Sprache blieb in Britannien allerdings präsenter als in Gallien. Boadicea selbst galt im Rückblick in England lange als unzivilisierte Feindin Roms. Diese Bewertung änderte sich erst während der Regierungszeit Elisabeths I. im 16. Jahrhundert. Jetzt erschien sie als Patriotin, die mutig gegen die Feinde des Vaterlands kämpfte. Irland, Harfen und Helden. Nirgendwo scheint man den Kelten so nahe zu kommen wie auf Irland. Ihre Sprache, ihre Musik, ihre Mythen, ihre steinernen Relikte – all das ist auf der grünen Insel noch sehr präsent. Doch Vorsicht ist geboten. Von Karin Schneider-Färber. Es fängt schon mit Irlands bekanntestem Symbol an, der Harfe. Als einziges Land der Welt trägt die Republik ein keltisches Musikinstrument im Wappen. Die goldene Harfe auf blauem Grund verweist auf das keltische Erbe der Insel, wie das grüne Kleeblatt des Missionars Patrick oder die steinernen Hochkreuze verlassener Friedhöfe auf das christliche. Doch kein Mensch spielt heute mehr mit Metallsaiten und mit den Fingernägeln, so wie die einstigen Barden, nicht einmal mehr in Irland. Harfenexemplare aus vorchristlicher Zeit sucht man ohnehin vergeblich. Die ältesten Vertreter wie die berühmte Brian Borrow-Harfe im Trinity College zu Dublin stammten aus dem späten Mittelalter und selbst originalgetreue Nachbauten keltischer Harfen orientieren sich heute an Vorbildern des 19. Jahrhunderts, folgen der kontinentalen Bauweise und sind mit Darm- oder Nylonsaiten bezogen, sodass sie anders klingen als ihre Urahnen. Das Keltische ist nicht ganz so keltisch, wie es scheint. Nur die Gebrüder Grimm wussten genau Bescheid. Als sie 1825 die irischen Elfenmärchen veröffentlichten, verzauberten sie auf einen Schlag ihre europäischen Leser. Denn sie gaben einen exakten Einblick in die keltische Anderwelt, wie man sich ihn sich besser nicht wünschen konnte. Klein seien die Elfen mit fast durchsichtigen Körpern, aber von außerordentlicher Schönheit, gewandet in schneeweiße, silberglänzende Kleidung, einen blütenzarten Fingerhut auf dem Kopf, so beschrieben die Grimms ihre beliebte Märchengestalt. Wer sie in mondklaren Nächten an einsamen Orten tanzen und singen höre, der falle in ihren Bann. Und tatsächlich, Europa geriet unter den Keltenzauber. Keltische Märchen, Sagen und Mythen, die die Grimms ihrerseits aus den Fairy Legends des irischen Gelehrten Thomas C. Crocker übernommen hatten, wurden populär. So sehr, dass sie nachhaltig das Bild prägten, das sich die übrige Welt vom keltischen Irland machte. Doch über die Inselkelten aus grauer Vorzeit sagten sie wenig aus. Die Fakten verschwanden in den Nebeln der irischen See wie die beliebten Elfen. Denn es ist nicht einmal klar, wann die ersten keltisch sprechenden Gruppen Irland erreichten. Die moderne Forschung geht davon aus, dass es keine große Landnahme durch keltische Stämme gab, sondern nur ein Einsickern kleiner Zuwanderergruppen, vermutlich im 4. Jahrhundert vor Christus. Die Neuiren brachten ihre Kultur sowie Sprache mit und verbreiteten sie. Typisch keltische Kunsterzeugnisse aus eigener Produktion – Schwertscheiden, Pferdegeschirr, Bronzehörner, Halsringe sind erst aus späterer Zeit erhalten und größere Keltensiedlungen wie die Oppida sind in Irland nicht nachweisbar. Nur wenige von Ringwällen umgebene Rundhäuser und Kultstätten wie Tara, Knockawlin oder Navan Fort lassen sich keltischer Zeit zuordnen. Den spärlichen archäologischen Befund ergänzen DNA-Analysen, die eine weitgehende genetische Kontinuität der irischen Bevölkerung zwischen Jungsteinzeit und frühem Mittelalter nahelegen. Dass sich der keltische Way of Life einschließlich der gälischen Sprache, die sich von anderen keltischen Sprachen wie Walisisch, Kornisch oder Bretonisch deutlich unterscheidet, auf Irland besonders lange hielt, lag an den Römern. Sie setzten nie auch nur einen Legionärsstiefel auf die Insel. Irland blieb außerhalb des römischen Imperiums. Erst die Christianisierung im 5. Jahrhundert brachte eine Zäsur in die alte Lebensweise. Doch die Einführung der Schriftkultur infolge der Christianisierung erwies sich als Segen. Die Mönche bewahrten das Wissen um die alten Mythen und Erzählungen, indem sie die zuvor nur mündlich überlieferten Stoffe schriftlich fixierten. Verstärkt geschah dies zwar erst im 11. Jahrhundert, trotzdem verdanken die großartigen Geschichten um den Helden Chulainn und den Rinderraub von Colne oder um den Kriegerführer Finn und seinen Sohn Eugene ihr Überleben den Mönchen. Auch die Gestalten der heidnischen Anderwelt, die Feen, Elfen, Kobolde, fanden durch die Bibliotheken der Klöster ihren Weg in die neue Zeit. Bis auch weltliche Gelehrte und die Dichter der Romantik den Stoff für sich entdeckten. Als die englische Herrschaft über Irland im 19. Jahrhundert immer drückender wurde, wandten sich die Iren auf der Suche nach einer eigenen nationalen Identität immer stärker ihrer keltischen Vergangenheit zu. Es kam zu einer regelrechten Keltomanie, die auf ganz Europa übergriff. Man bemühte sich, die gälische Sprache wieder zu beleben, alte Sportarten wie Gaelic Football zu reanimieren und im Kunsthandwerk traditionelle Motive und Ornamente aufzugreifen. Doch vieles, was landläufig als typisch keltisch gilt, geht auf das Mittelalter zurück, so wie die steinernen Hochkreuze, oder ist sogar noch jünger. Die Musik der alten Barden ist längst verschwunden, aber die irische Volksmusik feiert ihre Triumphe beruhend auf Neukompositionen des 20. Jahrhunderts. Und wer eines der beliebten Festivals der Folkmusik auf Irland erlebt hat, weiß, die keltische Kultur ist so lebendig wie nie. Top-Agenten aus Cambridge. Jahrelang arbeiten 5 Männer aus dem britischen Geheimdienst der Sowjetunion zu. Das Infame daran? Die Spitzel stammen aus der Oberschicht und sind Absolventen der Elite-Universität Cambridge. Die Geheimdienste Ihrer Majestät brauchten über 30 Jahre, um das ganze Ausmaß des Verrates zu enthüllen. Erst 1982 gelang es, durch die Aussagen des sowjetischen KGB-Überläufers Oleg Gordejewski den letzten Mann der Fünferbande unzweifelhaft zu identifizieren. Es war John Cairncross, während des Zweiten Weltkrieges Codeknacker beim Auslandsgeheimdienst M16 und danach lange Jahre Mitarbeiter im Außenministerium. Bereits 1964 hatte er seine Spionagetätigkeit für Moskau eingestanden. Die Cambridge Five, zuweilen als glorreiche 5 bewundert, waren damit ein für allemal demaskiert. Neben Cairncross gehörten dem Kreis Kim Philby, Spitzenbeamter im M16, Donald MacLean, Chef der Amerika-Abteilung im Außenministerium, Guy Burgess, Mitarbeiter im Inlandsgeheimdienst M15, sowie im Außenministerium und Sir Anthony Blunt an, ebenfalls einst Mitarbeiter im M15, danach Professor für Kunstgeschichte und zuletzt Direktor der Königlichen Gemäldesammlung im Buckingham Palace. Als Premierministerin Margaret Thatcher 1979 den Namen Blunt vor dem Parlament als KGB-Spion enthüllte, war das Entsetzen groß. Der lange Arm der Sowjetunion reichte also bis in den königlichen Haushalt. Was, so fragte sich die Nation, hatte nur 5 hochbegabte Cambridge-Absolventen dazu bewegt, für Moskaus Diktatur zu arbeiten? Die Antwort war ebenso einfach wie erschreckend. Sie waren große Idealisten. Alle kamen in den 1930er Jahren nach Cambridge und stammten aus gutbürgerlichen Haushalten. Von Wirtschaftsdepression und wachsender Arbeitslosigkeit auf dem Inselreich sowie vom Aufstieg faschistischer Regime in Kontinentaleuropa zeigten sie sich schockiert. Sie rebellierten gegen die britische Klassengesellschaft, gegen die wachsende Armut wie auch gegen die rigiden sexuellen Moralvorstellungen ihrer Elternhäuser. Burgess und Blunt waren homosexuell. Selbst im elitären Cambridge bildeten sich linke Gruppierungen. Unter den Professoren vertrat der Wirtschaftswissenschaftler Maurice Dobb die marxistische Idee. Meisterspion Kim Philby begann seine politische Profilierung als Schatzmeister einer kommunistischen Studentengruppe, brauchte aber nach eigenem Bekunden ungefähr 2 Jahre, bis er den Übergang von einem sozialistischen zu einem kommunistischen Standpunkt vollzogen hatte. Dann aber radikal und endgültig. Nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften schickte ihn sein Lehrer Dobb zu Genossen nach Paris. Von dort aus ging Philby ein Jahr lang nach Wien, wo er den Aufstieg des faschistoiden Einparteienregimes von Engelbert Dollfuß miterlebte. Er heiratete die Wiener Kommunistin Lizzi Friedmann und half im Untergrund mit, verfolgte Sozialisten und Kommunisten aus dem Land zu schmuggeln. Nach seiner Rückkehr nach England lernte Philby im Juni 1934 den NKWD-Verbindungsmann Arnold Deutsch kennen, einen tschechischen Juden mit glänzender akademischer Laufbahn, der ihn für die Geheimdienstarbeit anwarb. Deutsch riet ihm von einer offenen Arbeit in der Kommunistischen Partei ab und überredete ihn, Karriere im System zu machen. Sofort brach er alle Kontakte zu seinen kommunistischen Freunden ab, trennte sich gar von seiner Frau Lizzi, um über jeden Verdacht erhaben zu sein, und legte sich eine nahezu perfekte konservative, gar faschistenfreundliche Tarnung zu. Vor allem empfahl er Deutsch weitere Personen für die Rekrutierung. Donald MacLean und Guy Burgess, die noch 1934 in die Geheimdienstarbeit eintraten. Burgess wiederum empfahl etwas später seinen Freund und Liebhaber Anthony Blunt, dieser wiederum seinen Schüler John Cairncross. Ab 1937 war das Spionagequintett vollendet. Alle Mitglieder machten exquisite Karrieren in den Ministerien und in den Geheimdiensten. Besonders Philby, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Leiter der Spionageabwehr in der Sektion 5 des M16 aufstieg und 1949 als Verbindungsmann zum amerikanischen Geheimdienst CIA nach Washington geschickt wurde. Er saß damit an der Quelle des nachrichtendienstlichen Austausches zwischen den USA und Großbritannien. Die Magnificent Five waren der erfolgreichste Agentenring, den die Sowjetunion im Westen je unterhielt. In umgekehrter Richtung gab es nichts Vergleichbares. Hunderte geheimer Dokumente, etwa zur Atomforschung, landeten auf den Schreibtischen in Moskau. So umfangreich und so brisant, dass selbst Stalin ihnen misstraute. Er witterte Verrat, wo es keinen gab. Erst als die Amerikaner begannen, geheime Telegramme des sowjetischen Geheimdienstes zu entschlüsseln, gab es Hinweise auf Maulwürfe in den eigenen Reihen. Die Weitergabe hochsensibler Daten zum amerikanisch-britischen Atomprogramm ließ Donald McLean ins Visier geraten. Gewarnt von Philby floh er 1951 gemeinsam mit Burgess nach Moskau. Doch erst weitere Dechiffrierungen und die Aussagen übergelaufener Sowjetagenten brachten Licht in das Schattenreich der Cambridge Five. Philby flüchtete sich 1963 hinter den Eisernen Vorhang und verbrachte den Rest seines Lebens in Moskau. Blunt und Cairncross gestanden 1964. Aber es dauerte noch viele Jahre, bis der M15 den Erfolg wahrnahm. Er ging stets davon aus, dass alle Spione gleichzeitig in Cambridge studiert hätten, was aber nicht der Fall gewesen war. Glücklich geworden ist keiner der fünf Top-Agenten. Die ständige Notwendigkeit, ein Doppelleben zu führen und die eigenen Überzeugungen zu verleugnen, führte bei den meisten zu schwerem Alkoholismus. Von den hohen Idealen blieb angesichts von Stalins Lagerdiktatur ohnehin wenig übrig. Nur Drehbuch- und Romanschriftstellern dienten ihre Biografien als unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Der Kompass. Kurs halten. Am Anfang schwimmt ein Eisenfisch im fernen China. Dann heuert der magnetische Kompass auf den Schiffen Europas an und ein kühnes Zeitalter der Seefahrer und Entdecker beginnt. Von Michael Tschickerl. Schifffahrt gibt es, seit sich die ersten Menschen vor 50.000 Jahren in einem Einbaum setzten und auf das Meer hinausfuhren. Doch auch mit dem Bau von Schiffen und dem Einsatz von Segeln bot sich für die Seefahrer bis ins hohe Mittelalter eine wesentliche Komplikation: die Navigation auf hoher See. In Küstennähe nutzten die Schiffsführer ihre topografischen Kenntnisse, um ihren Kurs zu bestimmen. Sie beobachteten Leuchtfeuer, die Richtung der Winde, die der Strömungen, die Tiefe des Wassers unter dem Kiel. Sie navigierten nach dem Stand der Sonne und in klaren Nächten nach dem Stand der Sterne. Doch schlechtes Wetter, es genügte ein wolkenverhangener Himmel, stellte die Seeleute abseits der Küsten vor große Probleme. Sie konnten die Fahrtrichtung nicht bestimmen. Heute kaum vorstellbar, aber bis ins Mittelalter wurden die Meere während des Winters kaum befahren. Die Erde erzeugt ein Magnetfeld. Wird nun ein frei beweglicher Magnet in das Magnetfeld gebracht, richtet er sich nach diesem aus. Die Kompassnadel ist letztlich solch ein kleiner Magnet, der sich frei in der Luft oder in einer Flüssigkeit nach den magnetischen Polen der Erde ausrichtet. Die erste Erwähnung eines Kompasses findet sich in einem chinesischen Manuskript aus der Han-Dynastie, ca. 100 v. Chr. Statt einer Nadel wird ein Löffel verwendet. Doch dieses Instrument war nicht für Schiffe geeignet. Erst im 11. Jahrhundert entwickelten die Chinesen einen seetauglichen Kompass mit Eisenfisch, einer schwimmenden Magnetnadel. Bei bewölktem Himmel schauen die Lotsen des Schiffes auf die nach Süden weisende Nadel, notierte der chinesische Naturphilosoph Zheng Kung Liang. Ein Jahrhundert später schilderte der englische Gelehrte Alexander Neckham ein Instrument, mit dem die Seeleute sogar nachts Kurs halten konnten. Wissen Sie nicht, auf welchen Punkt des Zirkels der Kurs Ihres Schiffes gerichtet ist, so stoßen Sie den Magneten mit der Nadel an. Dieser dreht sich im Kreise und wenn er zur Ruhe kommt, weist seine Spitze direkt nach Norden. Im 13. Jahrhundert revolutionierte die Nutzung des magnetisierten Metalls die Seefahrt. Mit seiner Hilfe konnte die Himmelsrichtung bestimmt werden, und das im Sommer wie im Winter zu jeder Tages- und Nachtzeit. Für die Seefahrer bedeutete es nun kein Problem mehr, den Heimathafen wiederzufinden. Die nautische Revolution initiierte einen Handelsboom im Mittelmeer. Führend in der Nutzung des neuen Instruments waren zunächst die italienischen See- und Handelsrepubliken wie Venedig, Genua, Pisa oder Amalfi. Der Magnetkompass entfaltete seine besondere Akkuratesse in Kombination mit der Windrose, einem Diagramm, das seit der Antike verschiedene Winde darstellte. In Amalfi wurde zwischen 1295 und 1302 der Kompass entscheidend weiterentwickelt. In ein rundes Gehäuse, in der sich eine Scheibe mit Windrose, 360-Grad-Einteilung und Magnetelement drehte. Besonders stark profitierten die Venezianer von der Erfindung. Sie bauten immer größere Schiffe, transportierten immer mehr Produkte über See. Der Kompass ermöglichte im 13. Jahrhundert die Entwicklung des Portolans, eines Buches, das nautische Anweisungen für die Routen zu den Mittelmeerhäfen enthielt. Die dazu gehörigen Seekarten wurden präziser und mit Kompassrichtungen versehen. Die Italiener bezeichneten zunächst die Kombination aus Portolano und Carta als Compasso, während sie den Kompass selbst Bussola nannten. Der Magnetkompass wurde das nützlichste Navigationsinstrument im Zeitalter der Entdeckungen. Denn Kolumbus, Magellan und die anderen spanischen und portugiesischen Seefahrer stießen in unbekannte Regionen der Welt vor. Erdteile, für die sie keine Karten besaßen und deren Ozeane, Meere und Landschaften ihnen keine Erfahrungswerte liefern konnten. Ein Problem bei der Navigation mit dem Kompass stellten die Eisengeschütze auf den Kriegsschiffen dar. Ein weiteres war die sogenannte Missweisung, die Differenz zwischen den geografischen und magnetischen Polen. Immer weiter wurden die magnetischen Kompasse verbessert, bis 1908 Hermann Anschütz Kämpfe einen neuen, vom Erdmagnetismus unabhängigen Richtungsweiser patentieren ließ. Den ersten elektrischen Kreiselkompass. Sein erster Einsatz war an Bord des kaiserlichen Schlachtschiffes Deutschland. Heute ist der Kompass auf den Schiffen zumeist eine dekorative Erinnerung an die großen Tage der Seefahrer. Navigiert wird längst mit der Präzision von GPS, dem satellitengesteuerten Global Positioning System. Porträt. Im Bann der Wüste. Gertrude Bell. Gebildet, verwegen und energisch. Die Engländerin ist eine der letzten Legenden Arabiens. Bell brilliert als Forscherin, Schriftstellerin und setzt sogar einen König auf den Thron. Nur in der Liebe ist ihr kein Glück vergönnt. Von Katharina Meyer. Major Miss Bell wird sie genannt, als sie im Ersten Weltkrieg für den britischen Geheimdienst tätig ist. Sie erstellt detaillierte Karten Mesopotamiens für das Militär und bringt gemeinsam mit ihrem jungen Freund T.E. Lawrence die arabischen Stämme dazu, an der Seite der Briten in den Krieg zu ziehen. Khatun, hochverehrte Dame, heißt sie unter den Arabern, die sie so sehr schätzen wie kaum sonst jemanden aus Europa. Noch heute bezeichnen arabische Geschichtsbücher Gertrude Bell als Mutter des Irak. Eigentlich war Bell vor allem eins: Abenteurerin. Das Leben im heimatlichen England empfindet sie als unerträglich erdrückend. Ach, gäbe es nicht diese Konvention, klagt sie. Wie oft würde man neben einem Menschen aus Fleisch und Blut sitzen, statt neben einem bloßen Frack? Als junge Frau probiert Gertrude Bell das mit der Konvention ein paar Tage lang aus, jedenfalls nachdem sie Geschichte in Oxford studiert hat. Sie beendet ihr Studium mit Exzellenz, aber ohne Abschluss. Für weibliche Studenten gibt es so etwas nicht. Die Annahme ist wohl, dass Frauen sich an der Universität nur auf die Ehe vorbereiten wollen, sei es durch den Erwerb von Bildung oder durch den Erwerb eines Ehemanns. Die junge Gertrude versucht pflichtschuldig, einen solchen zu finden und nimmt an der üblichen Ballsaison teil. Doch schon bald hält sie es unter all den bloßen Frecken nicht mehr aus. 1892 reist Belle nach Teheran zu ihrem Onkel und verliebt sich unsterblich in die Wüste. »Gibt es überhaupt noch eine andere Welt?«, schreibt sie. Gertrude Belle lernt Persisch und übersetzt die Lyrik des klassischen persischen Dichters Hafiz. In Persien findet Belle auch einen Mann, mit dem sie sich ein gemeinsames Leben vorstellen kann. Doch Henry Cartogan hat massive Spielschulden und Hugh Belle schiebt einer Eheschließung seiner Tochter den Riegel vor. Gertrude kehrt nach England zurück, Henry stirbt kurze Zeit später. Zur Trauerbewältigung stürzt sich die junge Frau in ihre Reiseabenteuer. Sie lässt sich in Frankreich, Italien und Deutschland die Grundlagen der Archäologie beibringen und nimmt gleich an mehreren Erstbesteigungen in den Alpen teil. Hugh Belle, einer der reichsten Industriellen des Empires, unterstützt die Unternehmungen seiner Tochter rückhaltlos. Die Geschichte mit Henry Cadogan scheint dem engen Verhältnis zwischen Vater und Tochter keinen Abbruch getan zu haben. Weit über 1000 Briefe schreibt Belle auf ihren Reisen an den Vater. Viele davon stammen aus dem Nahen Osten. Als Gertrude Belle 1899 mit knapp über 30 zu ihrer zweiten Orientreise aufbricht, beherrscht sie neben Deutsch, Französisch, Italienisch und Persisch auch Arabisch, Syrisch und Türkisch. In den folgenden 15 Jahren durchreist sie Syrien, Mesopotamien und den Norden der arabischen Halbinsel. Sie macht bedeutende archäologische Entdeckungen, leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet der dokumentarischen Fotografie, verfasst Reiseberichte und wird Bestseller-Autorin. Sie schwärmt von dem kultivierten Leben in den Städten, wo sie stundenlang Basare besucht und mit den Händlern um die Wette raucht und dem kargen, alles abverlangenden Dasein in der Wüste. Üblicherweise reitet sie im Männersattel in Begleitung eines Dieners und eines Kochs mit Porzellangeschirr und einer zusammenfaltbaren Badewanne im Gepäck. Obwohl sie überfallen, ausgeraubt und auch festgesetzt wird, notiert sie frohgemut. Und wie immer fühlt man sich so sicher und zuversichtlich in diesem gesetzlosen Land. Schnell entwickelt Belle ein Gespür dafür, wie die arabische Stammeswelt funktioniert, macht den Scheichs ihre Aufwartung und teilt Brot und Salz mit ihnen. Sie, die ihre Landsleute als flachbrüstiges Mannweib beschimpfen, wird von den Arabern als Mann ehrenhalber empfangen. Kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs beginnt Belle ein Liebesbriefwechsel mit dem verheirateten Offizier Charles Doughty Wiley, genannt Richard, dessen Tod in der Schlacht von Gallipoli im Jahr 1915 trifft Belle schwer. Doch Zeit zum Trauern hat sie kaum. Der strategisch wichtige Nahe Osten steht unter der Kontrolle des mit Deutschland verbündeten Osmanischen Reiches. Expertenwissen ist gefragt und die Geheimdienstabteilung der britischen Admiralität rekrutiert Major Miss Belle mit all ihren Kenntnissen und ihren unschätzbaren Beziehungen in der arabischen Welt. An Belles Seite steht der junge T.E. Lawrence, der später als Lawrence of Arabia Weltruhm erlangen wird und den Gertrude gerne My Dear Boy nennt. Zusammen hacken sie Strategien aus, um die arabischen Stämme, trotz ihrer komplizierten Bündnis- und Fehdepolitik, in einer Revolte gegen die Türken zu vereinen. Dabei wissen sie beide, dass das britische Versprechen eines selbstverwalteten Mesopotamiens ein leeres ist. Frankreich und das Empire haben sich den Nahen Osten im Sykes-Picot-Abkommen längst aufgeteilt. Das hindert Belle und Lawrence aber nicht daran, nach dem Krieg für die Gründung eines unabhängigen arabischen Staates einzutreten. Sie stellen sich damit gegen die Pläne der mächtigsten Männer der Welt. Der dritte in diesem Bunde ist Faisal ibn Hussein, der Sohn des Scherifen von Mekka, der zusammen mit Lawrence die arabische Revolte anführte und den Belle gern auf dem Thron des Landes sehen würde, das sie sich vorstellt. Am Ende setzt sich die Khatun, die Königin der Wüste, durch und zieht Winston Churchill auf ihre Seite. Gertrude Belle bekommt ihren arabischen Staat, dessen Grenzen sie eigenhändig festlegt. Er erhält den Namen Irak. Faisal I. wird per Plebiszit mit 96% zum König gewählt und besteigt am 23. August 1921 in Bagdad den Thron. Damit wird die Herrschaft der sunnitischen Minderheit über die schiitische Mehrheit im Irak festgeschrieben. Unter schiitischer Kontrolle, so fürchtet sie, würde eine Theokratie entstehen. Die Konsequenzen dieser Entscheidung spürt der Nahe Osten bis heute. Am 12. Juli 1926, kurz vor ihrem 58. Geburtstag, stirbt Gertrude Bell in Bagdad. In einem letzten Kraftakt hat sie das irakische Nationalmuseum aufgebaut und ein wegweisendes Gesetz auf den Weg gebracht. Dieses sorgt zum ersten Mal dafür, dass im Zweistromland gemachte archäologische Funde zu einem Großteil im Land verbleiben. Doch Krankheiten und Depressionen haben die einst so kraftstrotzende Khatun ausgezehrt. Ob sie sich die Überdosis Schlafmittel, an der sie verstarb, absichtlich verabreichte, ist ungeklärt. Begraben ist Gertrude Bell in Bagdad, in dem Land, das sie so innig liebte. Historische Pleiten. Amerikas bester Deal. Vor rund 150 Jahren hat Russland Alaska an die USA verkauft. Das Zarenreich glaubt, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Von Katharina Behmer. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden ein Gemälde auf dem Flohmarkt verkaufen. Ein Erbstück. Ein richtig alter Schinken, mit dem Sie gar nichts anfangen können. Sie bieten es zum Spottpreis an. Hauptsache, das Ding ist weg. Und nun stellen Sie sich vor, es kommt ans Licht, dass das soeben verkaufte Bild von unschätzbarem Wert ist. Ein Meisterwerk. So oder so ähnlich muss es dem russischen Zarenhof gegangen sein, nachdem 1867 ein russischer Gesandter einen Kaufvertrag mit den USA ausgehandelt hatte. Das Objekt? Alaska. Damals noch Russisch-Amerika genannt. 1741 war dieser Landzipfel, der im Nordwesten an Kanada grenzt, von Vitus Bering entdeckt worden. Der Däne war im Auftrag der russischen Zarenkrone unterwegs, um die Küste Amerikas zu erkunden. Nach ihm wurden russische Pelzjäger nach Alaska gesandt. Doch schnell war die Seeotterpopulation fast ausgerottet. Alaska war nicht mal mehr als strategischer Stützpunkt von Nutzen. Irgendwann fragten sich die Russen, was will man damit? Ziemlich kalt, schlecht zu verteidigen, schlecht zu versorgen, schlicht obsolet. Deshalb bot man das Staatsgebiet zum Verkauf an. Angeblich wurde es sogar dem kleinen Land Liechtenstein angeboten. Am Ende ging der Zuschlag an die USA für 7,2 Millionen Dollar. Dumm gelaufen für das Zarenreich. 30 Jahre danach, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde auf dem ansonsten kargen Land Gold gefunden und Jahrzehnte später auch noch Erdöl. Sie hörten Geschichte. Barbaren, Druiden, Rebellen. Die Kelten. Von Vercingetorix bis Artus. Gelesen von Clemens Benkel.